Heute Morgen, am 16. Oktober 1832, war ich in San Pietro in Montorio auf dem Janiculus in Rom. Die Sonne schien prächtig, ein leichter, kaum merkbarer Scirocco wehte ein paar weiße Wölkchen über die Albaner Berge hin, köstliche Wärme lag in der Luft, ich genoss mein Leben. Deutlich erkannte ich die 4 Meilen entfernten Orte Castel Gandolfo und Frascati mit der Villa Aldo Brandini, in der sich Domenichinos herrliche Judith-Freske befindet. Deutlich sah ich die weiße Mauer der letzten Neubauten des Fürsten Francesco Borghese, desselben, den ich bei Wagram als Oberst eines Kürassierregiments gesehen habe. Weiterhin erblicke ich die Felskuppe von Palestrina und das weiße Haus von Castel San Pietro, dessen frühere Festung. Unter der Mauer, an die ich mich lehne, stehen die hohen Orangenbäume des Kapuzinergartens. Weiterhin sehe ich den Tiber und die Malteser Villa, etwas weiter rechts dahinter, das Grabmal der Cecilia Metella, San Paolo Fuori und die Cestius-Pyramide. Mir gegenüber Santa Maria Maggiore und die lange Linie des Quirinalpalastes. Das ganze alte und neue Rom, von der alten Via Appia mit den Ruinen ihrer Grabmäler und Aquädukte bis zu dem herrlichen Garten auf dem Pincio, einer Schöpfung der Franzosen, entfaltet sich vor meinen Blicken. Dieser Ort ist einzig in der Welt, sagte ich mir traumverloren, und unwillkürlich zog ich das alte Rom dem neuen vor. Alle Erinnerungen an Titus Livius wurden in mir wach. Auf dem Albanerberg zur Linken des Klosters erkannte ich das Hannibalslager. Welch ein prachtvoller Blick. Hier also hat man Raphaels Verklärung 2,5 Jahrhundert lang bewundert. Welch ein Unterschied gegen die düstere graue Marmorgalerie im Vatikan, in der sie heute begraben ist. 250 Jahre lang war dies Meisterwerk hier. 250 Jahre. Ach, in 3 Monaten werde ich 50 Jahre alt. Ist es möglich? 1783, 1793, 1803. Ich zähle es mir an den Fingern ab und 1833, 50. Ist es möglich? 50. Bald bin ich in den 50ern und kann mit Gretry singen, ist man erst 50 Jahre alt. Diese unverhoffte Entdeckung regt mich keineswegs auf. Ich war bei Hannibal und den Römern, größere als ich, sind gestorben. Alles in allem, sage ich mir, habe ich mein Leben nicht schlecht angewendet. Angewendet? Nun, das heißt, der Zufall hat mir nicht allzu viel Unglück beschert, denn fürwahr, hab ich selbst irgendwie planvoll gelebt? Wie hätte ich mich sonst in Fräulein von Griesheim verliebt? Was konnte ich von einem Edelfräulein erhoffen, der Tochter eines Generals, der 2 Monate vorher nach der Schlacht bei Jena den Dienst quittiert hatte? Brichot hatte ganz recht, als er mir mit gewohnter Bosheit sagte, wenn man eine Frau liebt, so fragt man sich, was will ich von ihr? Ich habe mich auf die Stufen von San Pietro gesetzt und da 1 bis 2 Stunden dem Gedanken nachgehangen, ich werde bald 50 Jahre alt, es wäre wohl Zeit, mich kennenzulernen. Was war ich? Was bin ich? Fürwahr, ich wäre sehr in Verlegenheit, es zu sagen. Ich gelte für einen sehr geistreichen und fühllosen Mann. Und doch sehe ich, dass ich immerfort unglücklich geliebt habe. Wahnsinnig geliebt habe ich Fräulein Cabri, Fräulein von Griesheim, Frau von Dieportz, Mathilde, und keine von ihnen habe ich besessen. Mehrere dieser Liebschaften haben 3 bis 4 Jahre gedauert. Mathilde hat in den Jahren 1818 bis 1824 mein ganzes Dasein erfüllt. Und ich bin noch nicht von ihr geheilt, muss ich hinzufügen, nachdem ich über 1/4 Stunde von ihr geträumt habe. Hat sie mich je geliebt? Ich war gerührt, begeistert, in frommer Stimmung und Menta. Welchen Kummer hat sie mir nicht bereitet, als sie mich verließ? Mich schaudert bei dem Gedanken an den 15. September 1826 in Sanremo nach meiner Rückkehr aus England. Was für ein Jahr habe ich vom 15. September 1826 bis zum 15. September 1827 durchlebt. An diesem furchtbaren Jahrestage war ich auf der Insel Ischia. Ich fühlte eine merkliche Besserung. Statt unmittelbar an mein Unglück zu denken, wie ein paar Monate vorher, schwebte mir nur noch die Erinnerung an den unseligen Zustand vor, in dem ich zum Beispiel im Oktober 1826 war. Diese Beobachtung war mir ein großer Trost. Was war ich also? Ich werde es nie wissen. Welchen noch so scharf blickenden Freund könnte ich befragen? Selbst die Fiore könnte mir keine Auskunft geben. Welchem Freunde habe ich je etwas über meinen Liebeskummer gesagt? Und das Sonderbarste und Unglücklichste war, so sagte ich mir heute Morgen, dass meine Siege, so nannte ich es damals, den Kopf voll militärischer Anschauungen, mir nicht halb so viel Genuss bereitet haben, wie meine Niederlagen mich grämten. Die Freude an dem erstaunlichen Sieg über Menta war nur ein Hundertstel so groß als das Leid, das sie mir angetan hat, als sie mich um Herrn von Bospiers willen verließ. War ich also von schwermütigem Charakter. Da ich darauf keine Antwort wusste, begann ich unbewusst wieder den herrlichen Anblick der Ruinen Roms und seiner jetzigen Größe zu genießen. Mir gegenüber ragt das Kolosseum und mir zu Füßen liegt der Palazzo Farnese mit seinen schönen offenen Bogenstellungen, dicht unter mir der Palazzo Corsini. War ich geistreich? War ich zu irgendetwas befähigt? Graf Darue sagte, ich sei unwissend wie ein Karpfen. Ja. Aber dies Wort hat mir Marest hinterbracht und der grämliche alte Generalsekretär beneidete mich um meinen fröhlichen Charakter. Aber war ich von fröhlichem Charakter? Kurz, ich bin erst vom Janiculus herabgestiegen, als der leichte Abendnebel mich vor der plötzlichen, sehr unangenehmen und ungesunden Kälte warnte, die hierzulande unmittelbar auf den Sonnenuntergang folgt. Ich kehrte schleunigst in den Palazzo Conti auf die Piazza Minerva zurück. Ich war matt. Ich trug Beinkleider aus weißer englischer Baumwolle. Innen auf den Gürtel habe ich geschrieben, 16. Oktober 1832. Bald werde ich 50 Jahre alt, und zwar abgekürzt, damit es niemand versteht. Abends, als ich ziemlich gelangweilt von dem Empfang beim Botschafter heimkehrte, sagte ich mir, ich müsse mein Leben aufschreiben. Wenn das vollbracht ist in 2 bis 3 Jahren, werde ich vielleicht endlich wissen, was ich war. Heiter oder schwermütig, geistreich oder dumm, tapfer oder feige und schließlich alles in allem glücklich oder unglücklich. Und dies Manuskript kann ich meinem Freunde Di Fiore zu lesen geben. Dieser Gedanke lächelt mir zu. Ja, aber die schreckliche Häufung von Ichs und Michs, das kann auch den wohlwollendsten Leser verdrießen, ich und mich, das wäre bis auf das Talent wie bei Herrn von Chateaubriand, dem König der Egotisten. Und immer fällst du in das Ich und mich. Ich sag mir diesen Vers jedes Mal auf, wenn ich etwas von ihm lese. Man könnte freilich in der dritten Person schreiben, er tat, er sagte. Ja, aber wie soll man da die inneren Seelenregungen wiedergeben? Gerade darüber möchte ich Di Fiore um Rat fragen. Ich komme erst am 23. November 1835 zur Fortsetzung. Der Gedanke, My Life zu beschreiben, ist mir zuletzt auf meiner Reise nach Ravenna gekommen. Allerdings habe ich ihn seit 1832 recht oft gehegt, aber stets hat mich die furchtbare Schwierigkeit des Ich und mich abgeschreckt, durch die sich der Autor unleidlich macht. Und ich weiß nicht, wie ich sie umgehen soll. Tatsächlich bin ich nichts weniger als sicher, etwas schriftstellerische Begabung zu haben. Ich schreibe manchmal nur sehr gern. Das ist alles. Wenn es eine andere Welt gibt, so werde ich nicht verfehlen, Montesquieu zu besuchen. Sagt er mir, armer Freund, Begabung hatten Sie ganz und gar nicht, so wird mich das zwar ärgern, aber durchaus nicht überraschen. Ich fühle das oft. Welches Auge kann sich selbst sehen? Erst vor 3 Jahren habe ich das Warum gefunden. Ich sehe deutlich, dass viele Schriftsteller von großem Rufe unerträglich sind. Was heute über Chateaubriand zu sagen eine Lästerung wäre, wird im Jahre 1880 ein Truism, ein Gemeinplatz sein. Ich habe mein Urteil über Chateaubriand nie geändert. Als sein Genie du Christianisme um 1803 erschien, fand ich es lächerlich. Aber die Fehler eines anderen herauszufühlen, heißt das Selbstbegabung haben? Diese Überlegung hat mich betreffs dieser Denkwürdigkeiten beruhigt. Angenommen, ich setze dieses Manuskript fort und verbrenne es nicht, wenn ich es vollendet habe. Ich vermache es nicht einem Freunde, der fromm werden oder sich einer Partei verkaufen kann, wie der junge Leichtfuß Thomas Moore. Ich vermache es einem Verleger. Somit bekäme nach meinem Tode ein Verleger einen dicken Band mit meiner abscheulichen Handschrift. Er wird etwas daraus abschreiben lassen und es lesen. Erscheint ihm das Zeug langweilig und spricht niemand mehr von Herrn von Stendhal, so wird er es liegen lassen und vielleicht wird es nach 200 Jahren wieder aufgefunden, wie die Lebensbeschreibung des Benvenuto Cellini. Meine Bekenntnisse werden also 30 Jahre nach ihrer Drucklegung verschwunden sein, wenn die Ichs und Michs meine Leser zu sehr verdrießen. Jedenfalls aber werde ich die Freude haben, sie zu schreiben und eine gründliche Gewissensprüfung vorzunehmen. Haben sie zudem Erfolg, so habe ich die Aussicht, im Jahre 1900 von Seelen, die ich liebe, wie Frau Roland und Melanie Gilbert, gelesen zu werden. Da ich zu nichts fähig bin, nicht mal zum Schreiben amtlicher Briefe, habe ich mir Feuer anmachen lassen und schreibe diese Blätter. Hoffentlich ohne zu lügen, ohne mir etwas vorzumachen. Mit Vergnügen, wie einen Freundesbrief. Welche Begriffe wird dieser Freund von 1880 haben? Wie anders als die unseren. Heute ist es eine ungeheure Unklugheit, eine Ungeheuerlichkeit für 3/4 meiner Bekannten, wenn ich von dem größten Schurken unter den Königen und dem heuchlerischen Tataren rede, ohne ihren Namen zu nennen. Um 1880 werden diese Bezeichnungen Truisms, Gemeinplätze sein. Das ist etwas Neues für mich, mit Leuten zu reden, deren Geistesbildung, Erziehung, Vorurteile und Religion ich gar nicht kenne. Welch Anreiz, wahr zu sein, schlicht wahr. Nur das ist von Dauer. Benvenuto war es. Man liest ihn mit Genuss, als hätte er gestern geschrieben, wogegen man die Memoiren des Jesuiten Marmontel kaum noch durchblättert. Und doch hat er als echter Akademiker alle erdenkliche Vorsicht angewandt, um nicht zu missfallen. Ich mochte sie in Livorno nicht mal zu einem Franken den Band kaufen. Ich, der ich solche Art von Büchern doch so hoch schätze. Meine erste Erinnerung ist, dass ich meine Cousine, Frau Pison du Galant, die Gattin des geistreichen Deputierten der verfassunggebenden Versammlung, in die Wange oder Stirn biss. Ich sehe sie noch. Sie war 25 Jahre alt, beleibt und stark geschminkt. Wahrscheinlich hatte mich die Schminke gereizt. Sie saß mitten auf dem Rasenplatz, der das Classis der Porte de Bonne bildete, und ihre Wange befand sich in Höhe meines Mundes. »Gib mir einen Kuss, Henri«, sagte sie zu mir. »Ich wollte nicht.« Sie wurde böse und ich biss kräftig zu. Ich sehe den Auftritt noch. Aber wahrscheinlich nur, weil ich sofort Schelte bekam und mir meine Untat immer wieder vorgehalten wurde. Das Glacis war mit Wucherblumen bedeckt. Ich liebte diese Blumen und band sie zum Strauß. Meine Tante Seraphie erklärte, ich sei ein Ungeheuer und hätte einen abscheulichen Charakter. Diese Tante Seraphie besaß die ganze Verbitterung eines frommelnden Mädchens, das keinen Mann gekriegt hat. Was hatte sie erlebt? Ich habe es nie erfahren. Die Skandalchronik unserer Verwandten bleibt uns ja stets unbekannt. Und ich verließ Grenoble für immer mit 16 Jahren, nach 3 Jahren der lebhaftesten Leidenschaft, die mich völlig vereinsamt hatte. Der zweite Charakterzug war noch weit schlimmer. Auf dem Glacis der Porte de Bonne hatte ich mir Binsen gesammelt. Ich wurde nach Hause gebracht. In einem Zimmer im ersten Stock, dessen Fenster auf den Marktplatz an der Ecke der Rue Grenette ging, baute ich mir einen Garten, in dem ich die Binsen in 2 Zoll lange Stücke zerschnitt und sie zwischen den Balkon und die Fensterrinne legte. Das Küchenmesser, das ich dazu benutzte, entglitt mir und fiel auf die Straße hinunter, das heißt 12 Fuß hoch, dicht bei Frau Chenavase, dem boshaftesten Weib in der ganzen Stadt. Meine Tante Seraphie behauptete, ich hätte Frau Chenavase töten wollen. Ich wurde für ein Scheusal erklärt und bekam Schelte von meinem trefflichen Großvater Gagnon, der vor seiner Tochter Seraphie, der angesehensten Betschwester der Stadt, Angst hatte. Ich bekam sogar Schelte von meiner trefflichen Großtante Elisabeth Gagnon, die eine hohe spanische Seele besaß. Ich lehnte mich auf. Ich war damals etwa 4 Jahre alt. Aus dieser Zeit stammt mein Abscheu vor der Religion, den mein Verstand nur mit großer Mühe auf das rechte Maß eingeschränkt hat, und auch das erst neuerdings. Es ist keine 6 Jahre her. Die Tante Seraphie war der böse Geist meiner Kindheit. Man verabscheute sie, aber sie stand bei der Familie in hohem Ansehen. Ich glaube, mein Vater hat sich später in sie verliebt, wenigstens machten sie lange Spaziergänge nach Les Granges, einem Sumpf vor den Stadtmauern, und ich nahm als lästiger Dritter daran teil. Ich langweilte mich dabei sehr. Wenn diese Spaziergänge bevorstanden, versteckte ich mich. Daran scheiterte das bisschen Liebe, das ich für meinen Vater hegte. Tatsächlich bin ich lediglich von meinem trefflichen Großvater Henri Gagnon erzogen worden. Der seltene Mann hatte eine Pilgerfahrt nach Ferney unternommen, um Voltaire zu besuchen, und dieser hatte ihn mit Auszeichnung empfangen. Er besaß eine kleine, faustgroße Voltaire-Büste, die auf einem 6 Zoll hohen Ebenholzsockel stand. Das war ein sonderbarer Geschmack, aber die schönen Künste waren weder Voltaires noch meines trefflichen Großvaters starke Seite. Diese Büste stand vor seinem Schreibtisch. Sein Arbeitszimmer lag am Ende einer sehr großen Wohnung, die auf eine vornehme, blumengeschmückte Terrasse ging. Es war für mich eine seltene Gunst, es betreten zu dürfen, und eine noch seltenere, wenn ich die Voltaire-Büste ansehen und anfassen durfte. Bei alledem haben mir Voltaires Schriften von jeher hervorragend missfallen. Sie kamen mir kindisch vor. Ich kann sagen, nichts von diesem großen Mann hat mir je gefallen. Damals konnte ich nicht wissen, dass er der Gesetzgeber und Apostel Frankreichs war, sein Martin Luther. Henri Gagnon trug eine runde, gepuderte Perücke mit 3 Reihen Locken, denn er war Doktor der Medizin und der Modearzt der Damen. Es hieß sogar, er sei der Liebhaber mehrerer von ihnen gewesen, unter anderem der Frau Tesser, einer der hübschesten Damen der Stadt. Ich entsinne mich nicht, sie je gesehen zu haben, denn damals hatten sich beide überworfen. Aber man hat mir die Sache später auf merkwürdige Art hinterbracht. Wegen seiner Perücke ist mein trefflicher Großvater mir stets wie ein Mann von 80 Jahren erschienen. Er hatte Grillen, wie ich Unglücklicher, litt an Rheumatismus und das Gehen fiel ihm schwer, aber er nahm grundsätzlich keinen Wagen und setzte nie seinen Hut auf, einen kleinen, unter dem Arm zu tragenden Dreispitz, der meine Freude bildete, wenn ich ihn erwischen und aufsetzen konnte, was von der ganzen Familie als Achtungsverletzung betrachtet wurde. Schließlich unterließ ich es aus Respekt, mich mit dem Dreispitz und dem kleinen Spazierstock zu beschäftigen, dessen Griff aus Buchsbaumholz mit Perlmutter eingelegt war. Mein Großvater hatte eine Vorliebe für die unechten Episteln des Hippokrates, die er auf Lateinisch las, obwohl er etwas Griechisch verstand, und für Horaz, den er in der Ausgabe von John Bond in abscheulich kleinen Lettern besaß. Er vererbte mir diese beiden Leidenschaften und tatsächlich fast seinen ganzen Geschmack. Aber nicht so, wie er es wollte. Ich werde das später erklären. Ich verlor meinen Großvater, während ich in Deutschland war, entweder 1807 oder 1813, ich kann mich nicht deutlich erinnern. Ich entsinne mich nur, dass ich nach Grenoble reiste, um ihn noch einmal zu sehen. Ich fand ihn sehr niedergedrückt. Dieser liebenswürdige Mann, einst die Seele der Abendgesellschaften, sprach fast kein Wort mehr. Er sagte nur, es ist ein Abschiedsbesuch. Dann ging er auf andere Dinge über. Er hatte einen Abscheu vor der albernen Familienrührung. Mein Großvater besaß ein altes Haus in der schönsten Lage der Stadt an der Place Grenette, an der Ecke der Hauptstraße. Es lag voll nach Süden und auf dem schönsten Platz von Grenoble, gegenüber den beiden Cafés, die sich Konkurrenz machten, und dem Mittelpunkt der guten Gesellschaft. Dort wohnte mein Großvater in dem sehr niedrigen, aber sehr freundlichen ersten Stock bis zum Jahre 1789. Er muss damals reich gewesen sein, denn er kaufte 1786 ein prächtiges Haus hinter dem seinen von den Damen de Marnay. Er zog in den zweiten Stock seines Hauses an der Place Grenette und in das entsprechende Stockwerk des Marnayschen Hauses und hatte so die schönste Wohnung in der Stadt. Die Treppe war für jene Zeit prachtvoll. Ein Saal mochte 35 Fuß lang und 28 Fuß breit sein. Die beiden Zimmer, die nach der Place Grenette gingen, wurden umgebaut. Unter anderem wurde eine Scherwand aus Gips und hochgestellten Ziegeln eingezogen, um das Zimmer seiner Tochter, der schrecklichen Tante Seraphie, von dem seiner Schwester, meiner Großtante Elisabeth, zu trennen. Man schlug eiserne Klammern in diese Wand ein und auf den Kalkbewurf jeder Klammer schrieb ich Henri Bell 1789. Ich sehe noch die schönen Inschriften, die meinen Großvater entzückten. Da du so schön schreiben kannst, sagte er zu mir, so verdienst du lateinisch anzufangen. Dies Wort flößte mir eine Art von Schrecken ein. Ein abscheulicher Pedant und Formelkrämer namens Joubert, groß, blass, hager, zusammengeknickt, auf einen Knotenstock gestützt, brachte mir Mura die Maulbeere bei. Wir kauften eine Grammatik beim Buchhändler Giroux in einem Hof an der Place des Herbes. Ich ahnte damals nicht, welches Marterwerkzeug man mir kaufte. Hier beginnen meine Leiden. Aber ich verschiebe allzu lange eine notwendige Darstellung, eine von den zweien oder dreien, derentwegen ich diese Memoiren vielleicht ins Feuer werfen werde. Meine Mutter, Frau Henriette Gagnon, war eine reizende Frau und ich war in sie verliebt. Ich setze schleunigst hinzu, dass ich sie mit 7 Jahren verlor. Als ich sie mit etwa 6 Jahren, 1789, liebte, hatte ich durchaus denselben Charakter wie 1828, als ich Alberte de Rubempré leidenschaftlich liebte. Meine Art, auf die Glücksjagd zu gehen, hat sich im Grunde genommen gar nicht geändert, nur mit einer einzigen Ausnahme. Ich stand dem Physischen in der Liebe gegenüber wie Cäsar, wenn er wieder auf die Welt käme und Kanonen und Feuerwaffen gebrauchen sollte. Ich hätte es schnell gelernt und an den Grundlagen meiner Taktik nichts geändert. Ich wollte meine Mutter mit Küssen bedecken und wünschte, dass es keine Kleider gäbe. Sie liebte mich leidenschaftlich und küsste mich oft. Ich erwiderte ihre Küsse mit solcher Glut, dass sie oft hinausgehen musste. Ich verabscheute meinen Vater, wenn er unsere Liebkosungen unterbrach. Ich wollte sie stets auf die Brust küssen. Man vergesse jedoch nicht, dass ich sie infolge eines Wochenbetts verlor, als ich 7 Jahre alt war. Sie hatte volle Formen, war frisch und sehr hübsch, aber ich glaube nicht sehr groß. Ihre Züge waren äußerst edel und voll vollendeter Heiterkeit. Sie hatte dunkles Haar, war sehr lebhaft und von vornehmem Wesen. Oft vergaß sie ihren 3 Mägden Anordnungen zu geben und schließlich las sie oft Dantes göttliche Komödie in der Ursprache. Ich fand später 5 bis 6 verschiedene Ausgaben in ihrem Zimmer, das nach ihrem Tode stets verschlossen blieb. Sie starb in der Blüte der Jugend und Schönheit im Jahre 1790. Sie mochte damals 28 bis 30 Jahre alt sein. Damit begann mein Innenleben. Meine Tante Seraphie warf mir vor, dass ich nicht genug weinte, man ermesse meinen Schmerz und meine Gefühle, aber ich glaubte, ich würde sie am nächsten Tage wiedersehen. Ich begriff den Tod nicht. So verlor ich vor 45 Jahren das Liebste auf der Welt. Sie kann mir nicht zürnen, wenn ich mir herausnehme zu sagen, dass ich sie liebte. Finde ich sie je wieder, so werde ich es ihr wiederholen. Übrigens nahm sie an dieser Liebe in keiner Weise teil. Ich meinerseits war so verbrecherisch wie möglich. Ich liebte ihre Reize leidenschaftlich. Eines Abends, als sie zufällig in ihrem Zimmer auf einer Matratze auf dem Fußboden schlief, sprang die lebhafte Frau behend wie eine Hirschkuh über meine Matratze weg in ihr Bett. Ihr Zimmer blieb nach ihrem Tode 10 Jahre lang verschlossen. Nur widerwillig erlaubte mir mein Vater im Jahre 1798, eine Tafel aus Wachsleinwand darin aufzustellen und daran meine mathematischen Studien zu treiben. Dies Gefühl meines Vaters macht ihm in meinen Augen viel Ehre, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Sie starb in ihrem Zimmer in unserem Hause in der Rue des Vieux Jésuites, dem 5. oder 6. linker Hand, wenn man von der Hauptstraße kommt, gegenüber dem Hause des Herrn Tesser. Dort war ich geboren, das Haus gehörte meinem Vater. Er verkaufte es später, als er seine neue Straße baute und Torheiten beging. Diese Straße, die sein Ruin wurde, hieß Rue Dauphin. Mein Vater war ultrakonservativ, ein Anhänger der Junker und Pfaffen. Jetzt heißt sie, glaube ich, Rue Lafayette. Ich verbrachte meine Zeit bei meinem Großvater, dessen Haus keine 100 Schritt von dem unseren lag. Ich könnte einen Band vollschreiben, wollte ich die Umstände beim Tod eines so teuren Wesens schildern. Das heißt, von den Einzelheiten weiß ich gar nichts. Sie starb im Wochenbett, offenbar infolge der Ungeschicklichkeit eines Wundarztes namens Hérault, eines Dummkopfes, der anscheinend aus Groll gegen einen anderen Geburtshelfer, einen klugen und begabten Mann, gewählt worden war. Beinahe ebenso starb 1814 die Gräfin Darue. Ausführlich beschreiben kann ich nur meine Empfindungen. Sie werden wahrscheinlich allen denen übertrieben oder unglaubhaft erscheinen, die an die falsche Natur der Romane oder an die Blutleere der nach dem Herzen der Pariser konstruierten Romanfiguren gewöhnt sind. Ich muss dem Leser sagen, dass der Dauphineser seine eigene lebhafte, eigensinnige, rechthaberische Empfindungsweise hat. Ich habe sie in keinem anderen Lande gefunden. Für scharf blickende Augen müssten Musik, Landschaft und Romane aller 3 Breitengrade wechseln. So endet der provenzalische Charakter bei Valence an der Rhone. Dort beginnt der burgundische und macht zwischen Dijon und Troyes dem pariserischen Platz, der höflich, geistreich und oberflächlich ist und kurz gesagt viel an den Mitmenschen denkt. Der Dauphineser Charakter hat eine Zähigkeit, eine Tiefe, einen Geist, eine Feinheit, die man in der benachbarten provenzalischen oder burgundischen Kultur umsonst suchte. Wo der Provenzale in wilde Schmähungen ausbricht, denkt der Dauphineser nach und hält Zwiesprache mit seinem Herzen. Bekanntlich war das Dauphiné bis 1349 ein von Frankreich getrennter, politisch halb italienischer Staat. Dann verwaltete der Dauphin, der spätere Ludwig XI., der mit seinem Vater zerfallen war, das Land 16 Jahre. Ich möchte glauben, dass dieser tiefe und äußerst scheue Geist, der den ersten Regungen nie nachgab, dem Dauphineser Charakter seinen Stempel aufgedrückt hat. Noch zu meiner Zeit war Paris in der Anschauung meines Großvaters und meiner Tante Elisabeth waren Typen der kraftvollen und hochherzigen Familiengesinnung kein Vorbild, sondern eine ferne, feindliche Stadt, deren Einfluss man fürchten musste. Nachdem ich gefühlsarmen Lesern durch diese Abschweifung den Hof gemacht habe, will ich erzählen, dass ich und meine Schwester Pauline am Tage vor dem Tode meiner Mutter in der Rue Montorge spazieren geführt wurden. Wir waren bei unserem Großvater in dem Hause auf der Place Grenette untergebracht worden. Ich schlief auf dem Fußboden auf einer Matratze zwischen Fenster und Kamin, als gegen 2 Uhr morgens die ganze Familie schluchzend eintrat. »Haben denn die Ärzte kein Heilmittel gefunden?«, fragte ich die alte Marion. Eine Magd im Stil Molières, die an ihrer Herrschaft hing, aber kein Blatt vor den Mund nahm. Sie kannte meine Mutter von klein auf, hatte ihre Hochzeit vor 10 Jahren, 1780, erlebt und liebte mich sehr. Diese Marie Thomasset, aus Vinay, kurz Marion genannt, saß die ganze Nacht neben meiner Matratze, weinte heiße Tränen und sollte mich offenbar beruhigen. Ich war eher erstaunt als verzweifelt. Ich begriff den Tod nicht und glaubte es kaum. Wie, sagte ich zu Marion, ich soll sie nie wiedersehen. Wie willst du sie wiedersehen, wenn man sie doch auf den Kirchhof bringt? Und wo ist der Kirchhof? In der Rue du Mûrier. Er gehört zur Kirche Notre-Dame. Das ganze Zwiegespräch jener Nacht ist mir noch gegenwärtig. Ich brauchte es nur zu Papier zu bringen. Damals begann tatsächlich mein Innenleben. Ich mochte 6,5 Jahre alt sein. Ich schlief wieder ein. Am nächsten Morgen, als ich aufwachte, sagte Marion zu mir, »Du musst zu deinem Vater gehen und ihn umarmen.« »Wie? Meine liebe Mama ist tot? Soll ich sie nie wiedersehen? Willst du wohl schweigen? Dein Vater hört dich, er liegt da im Bett der Großtante.« Widerstrebend ging ich an das Bett im Alkoven. Es war dunkel, denn die Vorhänge waren geschlossen. Ich hatte eine Abneigung gegen meinen Vater und umarmte ihn nur widerstrebend. Kurz darauf kam der Abbé Rey, ein großgewachsener, sehr kalter, pockennarbiger Mann, der geistlos und gutmütig war und näselte. Er war ein Freund des Hauses und wurde bald Großvikar. Wird man es glauben? Weil er Priester war, hatte ich einen Widerwillen gegen ihn. Der Abbé Rey setzte sich ans Fenster, mein Vater stand auf, zog seinen Schlafrock an und kam aus dem Alkoven, der mit grünen Serge-Vorhängen verschlossen war. Am Tage waren noch andere, schöne rosa Taftvorhänge mit weißer Stickerei darüber. Der Abbé umarmte meinen Vater schweigend. Ich fand ihn recht hässlich. Er hatte verschwollene Augen und die Tränen überwältigten ihn immerfort. Ich war in dem dunklen Alkoven geblieben und sah alles sehr genau. »Mein Freund«, sagte der Abbé schließlich, »das ist Gottes Fügung.« Diese Worte aus dem Munde eines Mannes, den ich hasste, zu einem anderen, den ich nicht liebte, versetzten mich in tiefes Nachdenken. Man hält mich vielleicht für fühllos. Bisher war ich über den Tod meiner Mutter nur verwundert. Darf ich niederschreiben, was mir Marion oft vorwurfsvoll wiederholt hat? Ich wagte Gott zu lästern. Angenommen indes, dass ich über diese ersten Geistesregungen löge, so lüge ich gewiss nicht über das Übrige. Wenn ich in die Versuchung komme zu lügen, dann erst später, bei sehr großen, weit späteren Verfehlungen. Ich glaube gar nicht an die Anzeichen höheren Menschentums bei Kindern. Auf einem Gebiet, das weniger Anlass zu Illusionen gibt, da die Dokumente erhalten bleiben, nämlich in der Malerei, haben alle schlechten Maler, die ich kennengelernt habe, mit 8 bis 10 Jahren Erstaunliches vollbracht, das auf Genie schließen ließ. Ach, nichts kündigt das Genie an, es sei denn die Starrköpfigkeit. Am nächsten Tag war von der Beerdigung die Rede. Mein Vater, dessen Gesicht tatsächlich völlig verändert war, zog mir eine Art von schwarzem Wollmantel an, den er mir am Halse zuknöpfte. Das war im Arbeitszimmer meines Vaters in der Rue des Vieux Jésuites. Mein Vater war schwarz gekleidet und das ganze Zimmer schwarz ausgeschlagen, ein schrecklicher Anblick. Nur die blau gebundene Enzyklopädie von D'Alembert und Diderot stach von der allgemeinen Hässlichkeit ab. Alle unsere Verwandten und Freunde versammelten sich dort. In meinem schwarzen Mäntelchen stand ich zwischen meines Vaters Knien. Vater Picot, ein Vetter von uns, ernst und feierlich wie ein Hofmann, erschien. Er war hager, 55 Jahre alt und von gewichtigem Wesen, wodurch er in der Familie in hohem Ansehen stand. Statt zu weinen, traurig zu sein, begann er wie sonst zu plaudern und sprach vom Hofe. Wahrscheinlich sprach er vom Gerichtshofe. Ich aber glaubte, er spreche von fremden Höfen und war über seine Fühllosigkeit tief betroffen. Kurz darauf tat mein Oheim, Romain Gagnon, ein, der Bruder meiner Mutter, ein äußerst wohlgestalteter und liebenswürdiger junger Mann und höchst elegant gekleidet. Er war der schwere Nöter der Stadt. Auch er begann wie sonst zu plaudern und sprach mit Herrn Picot. Ich war tief empört und entsinne mich, dass mein Vater ihn einen Leichtfuß nannte. Trotzdem bemerkte ich, dass seine Augen stark gerötet waren, und da er ein allerliebstes Gesicht hatte, beruhigte ich mich etwas. Ein lautes Geräusch entstand. Der Sarg meiner armen Mutter wurde zur Aufbewahrung in den Salon gebracht. Ach so, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die Zeremonie stattfindet, sagte Herr Picot mit gleichgültiger Miene und stand auf. Ich war tief verletzt. Es war meine letzte soziale Empfindung. Als ich den Salon betrat und den mit schwarzem Tuch bedeckten Sarg sah, der meine Mutter barg, packte mich die heftigste Verzweiflung. Ich begriff endlich, was der Tod war. Meine Tante Seraphie hatte mir bereits meine Fühllosigkeit vorgeworfen. Ich erspare dem Leser die Schilderung aller Phasen meiner Verzweiflung in der Pfarrkirche Saint-Hugues. Ich erstickte fast. Man musste mich, glaube ich, hinausführen, weil mein Schmerz allzu laut war. Nie habe ich diese Kirche und die anstoßende Kathedrale ruhigen Blutes ansehen können. Noch 1828, als ich wieder nach Grenoble kam, versetzte mich der Glockenklang der Kathedrale in düstere, herbe Traurigkeit, ohne jede Rührung. Jene Traurigkeit, die dem Zorne verwandt ist. Als wir zum Kirchhof kamen, der auf einer Bastion bei der Rue de Murier lag, beging ich Torheiten, die Marion mir später erzählt hat. Anscheinend wollte ich nicht, dass man Erde auf den Sarg meiner Mutter würfe, weil ihr das wehtäte. Doch des trüben Bildes schwarze Farbenflecken auslöschen soll man sie oder verdecken. Infolge der verwickelten Charakterverhältnisse meiner Familie war mit dem Tode meiner Mutter alle Freude meiner Kindheit dahin. Als wir im ersten Stock des Hauses auf der Place Grenette wohnten, das heißt vor 1790, nein, oder richtiger in der Mitte des Jahres 1789, hatte mein Oheim, ein junger Advokat, eine hübsche kleine Wohnung im zweiten Stock an der Ecke des Platzes und der Hauptstraße. Er scherzte mit mir und erlaubte mir zuzusehen, wenn er abends um 9 Uhr vor dem Abendessen seine schönen Kleider ablegte und seinen Schlafrock anzog. Das war für mich ein köstlicher Augenblick. Voller Freude ging ich mit ihm in den ersten Stock hinunter und trug den silbernen Leuchter voran. Meine aristokratische Familie hätte sich für entehrt gehalten, wäre der Leuchter nicht von Silber gewesen. Allerdings steckte darin keine vornehme Wachskerze, sondern das damals gebräuchliche Talglicht. Mein Oheim war jung, schmuck, leichtsinnig und galt für den liebenswürdigsten Mann der Stadt. Noch Jahre später wollte Madame Delaunay ihre Tugend beweisen, die freilich oft Schiffbruch gelitten hatte. Trotzdem, sagte sie, habe ich den jungen Herrn Gagnon nie erhört. Mein Oheim machte sich sehr über die feierliche Miene seines Vaters lustig, als dieser ihn in Gesellschaft in eleganten, aber unbezahlten Kleidern traf und ein sehr erstauntes Gesicht machte. Ich machte mich flugs aus dem Staube, sagte er zu mir, als er mir diesen Fall erzählte. Eines Abends führte er mich ins Theater, trotzdem alles dagegen war. Gegeben wurde der Cid. Der Junge ist verrückt, sagte mein trefflicher Großvater, als ich zurückkam. Als Freund der schönen Künste hatte er sich meinem Theaterbesuch nicht widersetzt. Ich sah also den Cid. Aber ich glaube, er trat in himmelblauem Seidenkleid mit weißen Atlasschuhen auf. Ein andermal machte mein Oheim mir die Freude, mich in die Karawane von Kairo mitzunehmen. Ich merkte sehr wohl, dass ich ihn in seinem Verkehr mit den Damen störte. Der Anblick der Kamele verdrehte mir den Kopf. Die Infantin von Zamora, in der ein Hasenfuß oder vielmehr ein Koch eine Arie sang, er trug einen Helm mit einer Ratte als Helmzier, versetzte mich in einen Begeisterungstaumel. Das war für mich die wahre Komik. Ich sagte mir, allerdings ganz dunkel und nicht so deutlich, wie ich es hier schreibe, das Leben meines Oheims ist in jedem Augenblick ebenso köstlich wie dieser reizende Theaterbesuch. Es gibt nichts Schöneres auf Erden, als ein liebenswürdiger Mann zu sein, wie mein Oheim. Es kam mir damals nicht in den Sinn, dass mein Oheim nicht so glücklich wie ich war, als er die Kamele der Karawane vorbeiziehen sah. Doch ich schoss über das Ziel hinaus. Statt galant zu sein, war ich gegen die Frauen, die ich liebte, leidenschaftlich und gegen die anderen gleichgültig, vor allem jeder Eitelkeit bar. Daher mein Mangel an Erfolg und meine Fiaskos. Vielleicht hat kein Mann am kaiserlichen Hofe weniger Frauen besessen. Und doch hielt man mich für den Liebhaber der Gattin des ersten Ministers. Das Theater, ein schöner, tiefer Glockenklang, wie in der Kirche oberhalb Roll im Mai 1800 beim Übergang über den St. Bernhard, haben stets einen tiefen Eindruck auf mein Herz gemacht und tun es noch heute. Selbst die Messe, an die ich doch so wenig glaubte, stimmte mich feierlich. Schon in meiner ersten Jugend, von meinem 10. Jahre an, glaubte ich, dass Gott diese Taschenspielerei verachtete, und doch noch jetzt nach 42 Jahren des Nachdenkens unterliege ich diesem Zauber, der für alle, die ihn ausüben, zu nützlich ist, um nicht Zauberlehrlinge zu finden. Deutlich sehe ich noch die runde, gepuderte Perücke meines Großvaters mit ihren drei Lockenreihen vor mir. Diese Tracht, er trug nie einen Hut, machte ihn wohl im Volke bekannt und geachtet, zumal er von kleinen Leuten nie ein ärztliches Honorar nahm. Er war der Arzt und Hausfreund der meisten adligen Häuser und seit 25 Jahren, das heißt seit der Zeit, wo ich ihn kannte, der Anreger aller nützlichen Einrichtungen in Grenoble. Ihm verdankt man die Bibliothek. Das war keine Kleinigkeit. Sie musste zunächst gekauft und dann untergebracht und ein Bibliothekar angestellt werden. Er nahm sich aller jungen Leute an, die geistige Interessen hatten, unterstützte sie gegen ihre Eltern und half ihnen später aus. Den widerstrebenden Eltern hielt er das Beispiel Vaucansons vor. Als mein Großvater von Montpellier als Doktor der Medizin nach Grenoble kam, hatte er sehr schönes Haar. Aber die öffentliche Meinung von 1760 dekretierte gebieterisch. Wenn er keine Perücke trüge, hätte kein Mensch Vertrauen zu ihm. Sein Schlafzimmer im ersten Stock nach der Rue Grenette hatte einen grasgrünen Anstrich. Mein Vater sagte damals zu mir, der Großvater hat viel Verstand, aber gar keinen Kunstgeschmack. Bei ihrem schüchternen Wesen mögen die Franzosen die kräftigen Farben nicht. Statt grün, rot, blau, kräftiges Gelb ziehen sie die unbestimmten Farben vor. Davon abgesehen finde ich an der Wahl meines Großvaters nichts auszusetzen. Sein Zimmer lag nach Süden, er las sehr viel und wollte seine Augen schonen, über die er manchmal klagte. Aber der Leser, wenn ich je Leser für diese Abgeschmacktheiten finde, wird leicht erkennen, dass alle meine Warums, alle meine Erklärungen sehr falsch sein können. Meine Erinnerungsbilder sind sehr deutlich, aber die Erklärungen finde ich erst jetzt bei der Niederschrift, 45 Jahre nachher. Mein trefflicher Großvater war tatsächlich mein wahrer Vater und mein Busenfreund bis zum Jahre 1796, wo ich beschloss, durch die Mathematik von Grenoble fortzukommen. Er erzählte mir oft eine wunderbare Geschichte. An meinem ersten Geburtstag, dem 23. Januar 1784, ließ meine Mutter mich in ihr grünes Zimmer bringen und hielt mich stehend am Fenster. Mein Großvater, der am Bette stand, rief mich, und ich entschloss mich zu gehen und kam bis zu ihm. Dann redete ich ein paar Worte und sagte, adieu, adieu. Mein Oheim neckte meine Mutter mit meiner Hässlichkeit. Anscheinend hatte ich einen riesigen, haarlosen Kopf und ähnelte dem Pater Brulard, einem schlauen, lebenslustigen Mönch, der großen Einfluss in seinem Kloster besaß. Er war ein Oheim oder Großoheim von mir und ist vor mir gestorben. Ich war sehr unternehmend. Daher zwei Ereignisse, die mein Großvater mit Schrecken und Trauer erzählte. In der Nähe des Felsens bei der Porte de France stach ich mit einem zugespitzten Stecken auf ein Maultier los, das so unverschämt war, mir mit seinen zwei Hufen gegen die Brust zu schlagen. Ich fiel hin. etwas stärker und er war tot, sagte mein Großvater. Ich stelle mir den Vorgang deutlich vor, aber wahrscheinlich ist es keine unmittelbare Erinnerung, sondern nur ein Erinnerungsbild, das ich mir davon machte, als man mir die Sache zum ersten Mal erzählte. Das zweite tragische Ereignis war, dass ich zwischen meinem Großvater und meiner Mutter gegen eine Stuhlkante fiel und mir zwei Zähne ausschlug. Mein guter Großvater konnte sich von seinem Erstaunen gar nicht erholen. Zwischen der Mutter und mir, sagte er, wie um dies übermächtige Schicksal zu beklagen. Der gesunde Dauphineser Verstand lehnte sich allmählich gegen den Hof auf. Ich entsinne mich sehr deutlich der Abreise meines Großvaters zu den Generalständen in Romont. Er war damals ein hochgeachteter Patriot, aber sehr gemäßigt, etwa wie Fontenelle als Volkstribun. Am Tage seiner Abreise herrschte eine Kälte, dass die Steine barsten. Es war der strenge Winter 1788-89 und auf der Place Grenette lag ein Fuß hoch Schnee. Im Kamin meines Großvaters brannte ein mächtiges Feuer. Seine Freunde waren in Menge gekommen, um ihn den Wagen besteigen zu sehen. Unter anderem der berühmteste Advokat von Grenoble, das Orakel der Rechtskunde, eine schöne Stellung in einer Parlamentsstadt, Herr Barthélemy d'Orban, ein Hausfreund der Familie. Ich stand vor dem knisternden Feuer als Held des Augenblicks, denn ich war überzeugt, dass mein Großvater nur meinetwegen Grenoble ungern verließ und mich allein liebte. In dieser Situation brachte mir Herr Barthélemy d'Orban das Fratzenschneiden bei. Ich sehe uns beide noch. In dieser Kunst machte ich rasche Fortschritte. Ich lachte selbst über die Fratzen, die ich schnitt, um die anderen zum Lachen zu bringen. Vergebens widersetzte man sich alsbald meiner wachsenden Neigung zum Fratzenschneiden. Ich habe sie noch und lache oft über meine Fratzen, wenn ich allein bin. Geht auf der Straße ein Gag mit blasierter Miene vorüber, so ahme ich seine Miene nach und lache. Es treibt mich mehr dazu, das Mienenspiel oder die absichtlich angenommenen Mienen nachzuahmen, als die Körperbewegungen. Im Staatsrat ahmte ich ungewollt in sehr gefährlicher Weise die dünkelhafte Miene des berühmten Grafen Regnault de Saint-Jean d'Angely nach, der drei Schritte vor mir saß, zumal wenn er seinen überhohen Halskragen herabschlug, um den cholerischen Abbé Louis, der auf der anderen Seite des Saales ihm gegenüber saß, besser zu hören. Dieser Trieb oder diese Kunst, die ich Herrn d'Orban verdanke, hat mir viele Feinde gemacht. Heute wirft mir der Verständige Di Fiore die versteckte oder vielmehr schlecht versteckte Ironie vor, die ungewollt in meinem rechten Mundwinkel zuckt. In Romont fehlten meinem Großvater nur 5 Stimmen, um Abgeordneter zu werden. Dann wäre ich jetzt tot, wiederholte er oft und beglückwünschte sich, die Stimmen mehrerer Ackerbürger ausgeschlagen zu haben, die Vertrauen zu ihm hatten und ihn am Morgen aufsuchten. Seine fontenellsche Vorsicht ließ ihn keinen ernstlichen Ehrgeiz empfinden. Trotzdem hielt er gerne eine Rede vor einer gewählten Versammlung, zum Beispiel in der Bibliothek. Ich sehe mich noch dort als Zuhörer in dem ersten Saal. Er war voller Menschen und in meinen Augen riesengroß. Aber bei welcher Gelegenheit kamen die Menschen zusammen? Ich weiß es nicht. Nur das Bild ist geblieben. Nach dem Tode meiner Mutter war mein Großvater in Verzweiflung. Ich erkenne aber erst jetzt, dass er einen Charakter wie Fontenelle gehabt haben muss. Bescheiden, klug, verschwiegen, äußerst liebenswürdig und unterhaltend, bis zum Tode seiner Tochter. Seitdem hüllte er sich oft in zurückhaltendes Schweigen. Er liebte auf Erden nur diese Tochter und mich. Seine andere Tochter Seraphie langweilte und quälte ihn. Ihm ging der Friede über alles und sie konnte ohne Szenen nicht leben. Mein guter Großvater, auf seine väterliche Autorität bedacht, machte sich lebhafte Vorwürfe, dass er ihr nicht die Zähne zeigte, wie man bei uns zu Lande sagt. Er achtete und fürchtete seine Schwester Elisabeth, die ihm in ihrer Jugend einen in Paris gestorbenen Bruder vorgezogen hatte. Das konnte er ihr nie verzeihen, aber bei seinem liebenswürdigen, friedfertigen Charakter zeigte er es ihr nie. Ich erriet es erst später. Gegen seinen Sohn Romain Gagnon, meinen Oheim, einen glänzenden Lebemann, hatte er eine Art von Abneigung. Gerade diese Eigenschaft entzweite Vater und Sohn. Beide waren in verschiedenem Sinne die liebenswürdigsten Leute der Stadt. Mein Großvater war maßvoll in seinen Scherzen. Sein feiner, kalter Witz konnte unbemerkt bleiben. Übrigens war er in jenen Zeiten grober Unwissenheit ein Wunder an Gelehrsamkeit. Aus Rache machten ihm die Dummköpfe oder Neider fortwährende Komplimente über sein Gedächtnis. Er kannte die anerkannten Schriftsteller auf allen Gebieten, zitierte sie und glaubte an sie. »Mein Sohn hat gar nichts gelesen«, sagte er manchmal misslaunig. Das stimmte. Aber in dessen Gesellschaft konnte man sich unmöglich langweilen. Mein Großvater hatte ihm eine reizende Wohnung in seinem Hause gegeben und ihn zum Advokaten gemacht. Er gab ihm freien Tisch und 100 Franken monatliches Taschengeld, eine damals in Grenoble riesige Summe. Mein Oheim aber kaufte sich gestickte Kleider für 1.000 Taler und hielt Schauspielerinnen aus. Ich bin nur halb hinter diese Dinge gekommen, habe sie aus Andeutungen meines Großvaters erraten. Ich glaube, mein Oheim ließ sich von seiner reichen Geliebten Geschenke machen und für dies Geld kleidete er sich prächtig und hielt arme Geliebte aus. Allerdings galt es damals in unserem Lande nicht für schlimm, Geschenke von vornehmen Damen anzunehmen, wenn man sie nur gleich ausgab und nichts zurücklegte. Mehrmals kam es vor, dass mein Großvater bei Frau von Quinsonat oder in einem anderen Kreise einen reich gekleideten jungen Mann sah, dem alle Welt zuhörte. Es war sein Sohn. Mein Vater wusste von diesen Kleidern nichts, sagte mein Oheim zu mir. Ich machte, dass ich fortkam, ging nach Hause und zog meinen schlichten Frack an. Wenn mein Vater zu mir sagte, sage mir doch gefälligst, woher du das Geld für diese Kleidung nimmst, so antwortete ich, ich hatte Glück im Spiel. Aber warum bezahlst du dann deine Schulden nicht? Frau so und so wollte mich doch in dem hübschen Kleide sehen, das sie mir gekauft hatte, fuhr mein Oheim fort. Ich zog mich mit irgendeinem Karlauer heraus. Ich weiß nicht, ob der Leser von 1880 einen noch heute sehr berühmten Roman »Die gefährlichen Liebschaften« kennt, den der Artillerieoffizier Choderlos de Laclos in Grenoble geschrieben hatte und der die Sitten von Grenoble schildert. Ich habe Frau von Merteuil noch gekannt. Ihr Urbild war Frau von Montmort, die mir kandierte Nüsse schenkte. Sie war lahm und besaß das Haus Drevon oder Chevalon bei der Kirche von Saint-Vincent zwischen La Fontanille und Voreppe. Der Besitz der Frau von Montmort und der meines Großvaters war nur durch die Straße getrennt. Das reiche junge Mädchen, das ins Kloster gehen muss, war ein Fräulein von Blacon aus Voreppe. Diese Familie ist ein Muster von Trübsinn, Frömmigkeit, Sittenstrenge und reaktionärer Gesinnung. Wenigstens war sie es 1814, als der Kaiser mich als Kommissar in den 7. Militärbezirk schickte. Mein Kollege war der alte Senator Graf Saint-Vallier, ein Lebemann aus der Zeit meines Oheims. Er erzählte mir viel von ihm und den unglaublichen Torheiten, zu denen er ein paar Damen, die Namen habe ich vergessen, verleitete. Damals glühte ich von heiligem Feuer und war nur auf Mittel bedacht, um die Österreicher zurückzuwerfen oder wenigstens ihren raschen Vormarsch zu hemmen. Ich habe also die Sitten der Frau von Merteuil noch gerade erlebt, wie eben ein Knabe von 9 bis 10 Jahren und von feurigem Temperament Dinge sehen konnte, die ihm jeder beim rechten Namen zu nennen vermied. Beim Tode meiner Mutter um 1790 bestand die Familie also aus Gagnon, Vater 60-jährig, Romain Gagnon, seinem Sohn 25, Seraphie, seiner Tochter 24, Elisabeth, seiner Schwester 64, Cherubin Bale, seinem Schwiegersohn 43, Henri, dessen Sohn 7, Pauline, seine Tochter 4, und Zenaide, seine Tochter 2-jährig. Das sind die Personen des traurigen Dramas meiner Jugend, das mich fast nur an Leiden und an tiefe innere Widerwärtigkeiten erinnert. Doch sehen wir uns den Charakter dieser Figuren etwas näher an. Die Tochter meines Großvaters, Séraphie Gagnon, war ein Teufel in Frauengestalt. Seine Schwester Elisabeth Gagnon, eine große, hagere Frau mit schönen italienischen Zügen. Sie besaß einen durchaus edlen Charakter, aber edel mit allen Raffinements und Skrupeln des spanischen Gewissens. Sie hat in dieser Hinsicht mein Herz geformt. Dieser Tante Elisabeth verdanke ich die abscheulichen Fantastereien spanischen Edelmutes, die ich in den ersten 30 Jahren meines Lebens beging. Ich vermute, dass meine Tante Elisabeth, obwohl für Grenoble reich, infolge einer unglücklichen Liebe ledig geblieben war. Ich hörte so etwas in meinen ersten Kinderjahren aus dem Munde meiner Tante Séraphie. Schließlich gehörte auch mein Vater zur Familie. Joseph Cherubin Bell, Advokat am Parlamentsgericht, Ultra-Royalist und Ritter der Ehrenlegion, Adjunkt des Bürgermeisters von Grenoble, starb 1819 mit 72 Jahren, war also 1747 geboren. Im Jahre 1790 war er somit 43 Jahre alt. Er war äußerst unliebenswürdig, hatte stets Käufe und Verkäufe von Gütern im Sinne, war äußerst gerieben durch die Gewohnheit, mit den Bauern zu handeln, ein Erzdauphineser. Ihm fehlte alles Spanische, verstiegen Vornehme. Und so war er auch meiner Großtante Elisabeth zuwider. Er war äußerst hässlich und runzlig und den Frauen gegenüber verwirrt und schweigsam, obwohl er sie nicht missen konnte. Wegen dieser Eigenschaft hatte er Verständnis für die neue Heloise und die übrigen Werke Rousseaus, von dem er nur mit Verehrung sprach, obwohl er ihn als gottlos schmähte. Denn der Tod meiner Mutter hatte ihn zum Frömmler im höchsten und übertriebensten Maße gemacht. Er erlegte sich die Pflicht, auf alle Messen nachzusprechen. Ein paar Monate lang wollte er sogar ins Kloster gehen und verzichtete wahrscheinlich nur darauf, um mir seine Advokatenstelle offen zu halten. Er sollte Konsistorialadvokat werden, eine vornehme Auszeichnung, in seinem Stande, von der er sprach wie ein junger Offizier von dem Ehrenkreuz. Er liebte mich nicht als Menschen, sondern als Sohn und als Stammhalter der Familie. Er konnte mich auch schwerlich lieben, denn er sah deutlich, dass ich ihn nicht liebte und nie ohne Not mit ihm sprach, stand er doch allen meinen schöngeistigen und philosophischen Ideen fremd gegenüber, welche die Grundlage meiner Fragen an meinen Großvater und der ausgezeichneten Antworten dieses liebenswürdigen Greises bildeten. Ich sah ihn nur selten. Mein leidenschaftlicher Wunsch, Grenoble, das heißt ihn, zu verlassen, und meine Vorliebe für die Mathematik, das einzige Mittel, um aus dieser Stadt fortzukommen, die ich hasste und noch hasse, denn dort lernte ich die Menschen kennen, versenkten mich in den Jahren 1797 bis 1799 in tiefe Einsamkeit. Ich kann wohl sagen, in jenen beiden Jahren und schon teils im Jahre 1796 habe ich gearbeitet wie Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle. Seit meiner Abreise Ende Oktober 1799, ich entsinne mich des Datums, denn am 18. Brumaire fand der Staatsstreich Napoleons statt, bin ich für meinen Vater nur noch ein Geldforderer gewesen. Die Entfremdung nahm dauernd zu. Er konnte kein Wort sagen, das mir nicht missfiel. Für mich war es entsetzlich, einem Bauern ein Stück Land abzukaufen und 8 Tage zu feilschen, um 300 Franken zu verdienen. Das gerade war seine Leidenschaft. Nichts war natürlicher. Sein Vater, der den stolzen Namen Pierre Bell trug, starb in Claix mit 63 Jahren unversehens an der Gicht. Mein Vater sah sich dadurch mit 18 Jahren, es war also um 1765, im Besitz eines Gutes in Claix, das 800 oder 1800 Franken, eins von beiden, einbrachte, und einer Anwaltsstelle. Dabei hatte er 10 Schwestern zu versorgen. Seine Mutter war eine reiche Erbin, das heißt, sie besaß etwa 60.000 Franken und hatte als solche den Teufel im Leib. Sie hat mich als Kind oft geohrfeigt, wenn ich ihren Azor, ein Bologneser-Hündchen mit langem, weißen Seidenhaar am Schwanze zog. Das Geld war also mit vollem Recht der einzige Gedanke meines Vaters. Ich dagegen habe stets nur mit Ekel daran gedacht. Der Gedanke an Geld war mir stets qualvoll. Denn Geld zu haben erregt mir keine Freude. Und keins zu haben ist ein elender Notstand. Nie vielleicht hat der Zufall zwei Wesen zusammengeführt, die mehr Abneigung gegeneinander hatten als mein Vater und ich. Daher meine freudlose Kindheit von 1790 bis 1799. Dies Lebensalter, von dem jedermann sagt, es sei die Zeit der wahren Lebensfreude, war für mich dank meinem Vater nur eine Kette von bitterm Leid und Ekel. Zwei Teufel waren auf meine armselige Kindheit losgelassen, meine Tante Seraphie und mein Vater, der seit 1791 ihr Sklave wurde. Der Leser braucht keine Angst vor dem Bericht meines Unglücks zu haben. Zunächst kann er ein paar Seiten überschlagen, worum ich ihn selbst bitte, denn ich schreibe drauf los. Und was ich schreibe, ist vielleicht schon im Jahre 1835 langweilig, wie viel mehr also im Jahre 1880. Zweitens habe ich fast gar keine Erinnerung mehr an die traurige Zeit, wo ich ein armes, verfolgtes Kind war, das bei jeder Gelegenheit gescholten wurde und allein bei einem sanften, weltweisen Schutz fand, der es meinetwegen aber nicht zum Kampf kommen lassen wollte, zumal seine großväterliche Autorität ihm gebot, seine Stimme zu erheben, wovor er gerade einen Graus hatte. Meine Tante Seraphie, die mich, ich weiß nicht weshalb, nicht ausstehen konnte, wusste das auch wohl. 14 Tage bis 3 Wochen nach dem Tode meiner Mutter kehrten mein Vater und ich in das traurige Haus zurück. Ich schlief in einem lackierten Kastenbettchen, das im Alkoven meines Vaters stand. Er entließ seine Dienstboten und speiste bei meinem Großvater, der nie etwas dafür annehmen wollte. Ich glaube, es geschah aus Liebe zu mir, dass mein Großvater derart die tägliche Gesellschaft eines ihm unsympathischen Mannes ertrug. Beide hatten nichts gemeinsam als den tiefen Schmerz über den Tod meiner Mutter. Meine Familie brach alle Beziehungen ab und lebte seitdem, um meinen Verdruss voll zu machen, in dauernder Zurückgezogenheit. Joubert, mein Pedant aus den Bergen, bei dem ich Lateinisch lernte, Gott weiß wie töricht, denn er ließ mich die Elementarregeln aufsagen, was meinen Verstand beleidigte, den man mir in hohem Maße zuschrieb, starb. Zum Unterricht ging ich zu ihm nach der kleinen Place Notre-Dame, wohl nicht ein einziges Mal ohne an meine Mutter und das fröhliche Leben zu denken, das ich bei ihren Lebzeiten geführt hatte. Jetzt war mir selbst die Umarmung meines guten Großvaters zuwider. Der schreckliche Pedant, ein baumlanger, spindeldürrer Mensch in schwarzem, schmutzigem, zerrissenem Überrock, war im Grunde kein schlechter Mensch. Aber sein Nachfolger, der Abbé Rayan, war ein schwarzer Halunke im vollsten Sinne. Ich meine nicht, dass er Verbrechen begangen hätte. Aber schwerlich kann ein Mensch eine dürrere, allem Anständigen, feindlichere, jedes Gefühls von Menschlichkeit barere Seele haben. Er war Priester, aus einem Dorf in der Provence stammend, klein, mager, sehr förmlich, mit grüner Gesichtsfarbe und falschen Augen mit schrecklichen Brauen. Er hatte soeben die Erziehung von Casimir und Augustin Perrier und ihren 4 bis 6 Brüdern beendet. Alle diese Brüder waren etwas verrückt. Ich glaube, sie haben unseren gemeinsamen Lehrer, den Abbé Rayan, damit angesteckt. Dieser Mensch war aus Schlauheit oder aus Priesterinstinkt ein geschworener Feind der Logik und jeder geraten Vernunft. Mein Vater nahm ihn offenbar aus Eitelkeit. Perrier, der Vater, galt für den reichsten Mann der Gegend. Tatsächlich hatte er 10 bis 11 Kinder und hat jedem 500.000 Franken hinterlassen. Welche Ehre für einen Parlamentsadvokaten, den früheren Erzieher des Perrierschen Hauses, für seinen Sohn anzunehmen. Von den pekuniären Vereinbarungen, die mein Vater mit dem Abbé Rayan traf, habe ich nichts erfahren. Jede Erörterung von Geldfragen galt in meiner Familie als überaus niedrig und gemein. Es war gleichsam gegen den Anstand, von Geld zu reden. Das Geld war eine traurige, unvermeidliche Notdurft des Lebens, von der man nie sprechen durfte. Höchstens wurden einmal runde Summen genannt, die ein Grundstück kostete. Das Wort Grundstück wurde mit Ehrerbietung ausgesprochen. Dieser Widerwille, von Geld zu reden, der dem Pariser Brauch so zuwiderläuft, hat sich in meinem Charakter völlig eingenistet. Der Anblick einer großen Summe Goldes bringt mich nur auf den einen Gedanken, wie verdrießlich es sein muss, sie vor Dieben zu schützen. Da dies Gefühl oft für Affektiertheit gehalten wurde, rede ich nicht mehr davon. Alle Ehrbegriffe, alle hohen, stolzen Gefühle der Familie stammten von meiner Großtante Elisabeth. Diese Gefühle herrschten despotisch im Hause. Und doch sprach sie nur selten darüber, vielleicht alle 2 Jahre einmal. Diese Frau von seltenem Edelsinn betete ich an. Sie mochte damals 65 Jahre alt sein. Sie war stets peinlich sauber und sehr einfach gekleidet, aber die Stoffe ihrer Kleider waren kostbar. Wie man sich denken kann, entdecke ich dies alles erst jetzt, wo ich drüber nachdenke. So habe ich den Gesichtsausdruck meiner sämtlichen Verwandten vergessen. Und doch sehe ich ihre Züge bis in die kleinsten Einzelheiten vor mir. Wenn ich mir den Gesichtsausdruck meines trefflichen Großvaters etwas deutlicher vorstelle, so liegt das daran, dass ich ihn noch einmal besuchte, als ich schon Auditor oder Kriegskommissar war. Mein Charakter hat sich äußerst spät entwickelt. Daraus erkläre ich mir heute diesen Mangel an Physiognomiengedächtnis. Bis in mein 25. Jahr, was sage ich, oft noch jetzt, muss ich mich zusammennehmen, um nicht dem Eindruck der Dinge zu unterliegen und sie mit Vernunft, mit meiner Erfahrung zu beurteilen. Aber was zum Teufel geht das den Leser an? Was liegt ihm an diesem ganzen Buche? Und doch, wenn ich Henris Charakter nicht vertiefe, so schwer mir auch die Selbsterkenntnis fällt, so bin ich kein ehrlicher Autor, der über seinen Gegenstand alles sagt, was er weiß. Eines Tages sprach meine Großtante Elisabeth, gerührt von ihrem Bruder, der in jungen Jahren in Paris gestorben war. Ich war allein mit ihr in ihrem Zimmer an der Place Grenette an einem Nachmittag. Offenbar entsprach seine hohe Seele ihrem Denken. Und der Form halber sagte sie zu mir, welch ein Charakter, sie meinte, welche Willenskraft, welche Tatkraft, ach, welch ein Unterschied. Das hieß zwischen ihm und meinem Großvater Henri Gagnon. Aber sofort besann sie sich, mit wem sie so sprach, und setzte hinzu, so viel habe ich nie gesagt. Das Gespräch dauerte lange. Sie kam auf ihren Vater. Unter 100 Einzelheiten, die ich vergessen habe, sagte sie damals, weinte er vor Wut, als er hörte, dass der Feind auf Toulon rückte. Das war wohl um 1736 in dem Kriege, der durch die Schlacht bei Assiette bezeichnet wird. Er wollte, dass die Miliz aufgeboten würde. Nichts aber widersprach mehr der Gesinnung meines Großvaters Gagnon, eines wahren Fontenelle, des geistvollsten und unpatriotischsten Mannes, den ich kennengelernt habe. Der Patriotismus hätte ihn in unvornehmer Weise von seinen eleganten literarischen Ideen abgelenkt. Mein Vater hätte sofort berechnet, was er dabei verdiente. Mein Oheim Romain hätte mit erschrockener Miene gesagt, zum Teufel, das kann gefährlich für mich werden. Das Herz meiner alten Großtante und das meine hätte vor Teilnahme gepocht. Vielleicht gehe ich hier zu weit und schreibe mir mit 7 bis 8 Jahren die Gefühle zu, die ich erst mit 9 oder 10 Jahren hatte. So viel aber steht fest. Das ernste, steife Bild meines Urgroßvaters in seinem vergoldeten Rahmen mit großen, einen halben Fuß breiten Rosetten, das mir fast Furcht einflößte, wurde mir teuer und heilig, als ich erfuhr, welche hochherzigen, mutigen Gefühle das Vordringen der Feinde gegen Toulon in ihm ausgelöst hatte. Mir erzählte meine Großtante, dass mein Urgroßvater in Avignon in der Provence geboren sei, in dem Lande, wo die Zitronen wüchsen, wie sie im Ton des Bedauerns hinzufügte, und weit näher bei Toulon als bei Grenoble. Man muss nämlich wissen, dass die größte Herrlichkeit der Stadt in 60 bis 80 Orangenbäumen in Kübeln bestand, die vielleicht vom Connétable von Lesdiguières stammten, der letzten großen Persönlichkeit, die das Dauphiné hervorgebracht hat. Beim Nahen des Sommers wurden sie mit großem Pomp zur Seite der großen Kastanienallee aufgestellt, die wohl auch von Lesdiguières gepflanzt worden ist. »So gibt es ein Land, wo die Orangen aus dem Boden wachsen?«, fragte ich meine Großtante. Heute verstehe ich, dass ich sie unwissentlich an das ewige Ziel ihrer Sehnsucht erinnerte. Sie erzählte mir, wir, das heißt die Gagnons, stammten aus einem noch viel schöneren Land als die Provence. Der Großvater ihres Großvaters hätte infolge eines schicksalvollen Vorfalls in Avignon am päpstlichen Hofe Zuflucht gefunden. Dort hätte er seinen Namen etwas verändern und sich verbergen müssen, und er hätte dann als Wundarzt gelebt. Nach dem, was ich heute von Italien weiß, erkläre ich mir die Sache so. Ein Guadagni oder Guadagnano hatte in Italien irgendeinen kleinen Mord begangen und war dann um 1650 im Gefolge eines Legaten nach Avignon gekommen. Was mir damals großen Eindruck machte, war, dass wir, denn ich betrachte mich stets als Gagnon und dachte an die Bales nur mit einem Widerwillen, der noch heute besteht, dass wir aus einem Lande stammten, wo die Orangen aus dem Boden wuchsen. Welch köstliches Land, dachte ich. In diesem Gedanken an die italienische Herkunft bestärkt mich der Umstand, dass die italienische Sprache in der Familie in hohen Ehren stand, etwas in einer Bürgerfamilie von 1780 recht selten ist. Mein Großvater kannte und schätzte das Italienische. Meine arme Mutter las Dante, was selbst heutzutage recht schwierig ist. Artaud, der 20 Jahre in Italien gelebt und soeben eine Dante-Übersetzung veröffentlicht hat, begeht auf jeder Seite wenigstens zwei Sinnfehler und eine Geschmacklosigkeit. Fortwährend entstellen alle Schreiberseelen von Paris seinen großen Namen, indem sie ihn zitieren und angeblich auslegen. Nichts empört mich mehr. Meine Dante-Verehrung ist alt. Sie stammt von den Ausgaben her, die ich in dem Bücherregal der Bibliothek meines Vaters fand, auf dem die Bücher meiner armen Mutter standen. Mein einziger Trost während Rayans Tyrannei. Mein Abscheu vor dem Beruf dieses Mannes und vor dem, was er von Berufswegen lehrte, ging so weit, dass er an Wahnsinn streifte. Wird man es glauben? Noch gestern, am 4. Dezember 1835, als ich von Rom nach Civitavecchia fuhr, hatte ich Gelegenheit, einer jungen Frau, die ich nicht für sehr spröde halte, ohne Mühe einen sehr großen Dienst zu leisten. Unterwegs brachte sie ohne mein Zutun meinen Namen heraus. Sie hatte einen Empfehlungsbrief an meinen Sekretär. Sie hatte sehr schöne Augen, mit denen sie mich während der letzten 8 Stunden der Reise keineswegs unfreundlich anblickte. Sie bat mich, ihr eine Wohnung zu besorgen. Kurz, es lag wahrscheinlich nur an mir, ihre Gunst zu erringen. Aber die peinliche Erinnerung an den Abbé Rayan tauchte in mir auf. Die etwas zu kleine Adlernase der hübschen Lyonnaiserin gemahnte mich an die des Abbé. Fortan konnte ich sie nicht mehr ansehen und tat, als ob ich im Wagen schliefe. Selbst nachdem ich ihr aus Gutmütigkeit einen Schiffsplatz für 8 statt 25 Scudi hatte besorgen lassen, zauderte ich, das neue Lazarett zu besuchen, um ihr nicht wieder zu begegnen und mir ihren Dank zu ersparen. In meinen Erinnerungen an den Abbé Rayan ist nichts Tröstliches, nur Hässliches und Gemeines. Seit 25 Jahren wende ich meine Blicke voller Abscheu von jener schrecklichen Zeit ab. Dieser Mann hätte einen Schuft aus mir machen können. Er war, wie ich jetzt sehe, ein vollendeter Jesuit. Auf unseren Spaziergängen an der Isère, von der Porte de la Graille bis zur Mündung des Drac oder einfach in einem Wäldchen jenseits der Insel, nahm er mich beiseite, um mir zu erklären, dass ich in meinen Worten unvorsichtig sei. Aber Herr Abbé, sagte ich mit anderen Worten, es ist wahr, ich fühle so. Einerlei, mein junger Freund, man darf es nicht sagen, das gehört sich nicht. Hätten seine Grundsätze Wurzel geschlagen, so wäre ich heute reich. Denn 3 bis 4 Mal hat der Reichtum an meine Türe gepocht. So im Jahre 1814, als ich den Posten des Generaldirektors des Verpflegungswesens von Paris ausschlug, das dem Grafen Beugnot unterstand, dessen Frau für mich die lebhafteste Freundschaft hegte. Ich wäre also reich, aber ich wäre nur ein Schurke. Und ich hätte die reizenden Visionen des Schönen nicht, die meinen Kopf trotz meiner 52 Jahre noch häufig erfüllen. Der Leser glaubt vielleicht, ich wollte die peinliche Aufgabe, von dem Abbé Rayan zu sprechen, hinausschieben. Er hatte einen Bruder, einen Schneider an der Ecke der Hauptstraße, der die Gemeinheit in Person war. Nur eine unangenehme Eigenschaft fehlte diesem Jesuiten. Er war nicht schmutzig, sondern vielmehr sehr reinlich und gepflegt. Er hatte eine Vorliebe für Kanarienvögel, die er hecken ließ und sehr reinlich hielt, aber dicht bei meinem Bette. Ich begreife nicht, dass mein Vater etwas so Gesundheitswidriges dulden konnte. Mein Großvater hatte das Haus seit dem Tod seiner Tochter nicht mehr betreten. Er hätte es nicht über sich gebracht. Und mein Vater Cherubin Bale liebte mich, wie schon gesagt, nur als Stammhalter, nicht als Sohn. Der Abbé wurde böse, aber in der kalten, finstern und boshaften Art eines phlegmatischen Diplomaten, wenn ich mein trockenes Vesperbrot bei seinen Orangentöpfen aß. Diese Orangentöpfe waren eine wirkliche Manie von ihm, noch weit unbequemer als die der Kanarienvögel. Die Bäumchen waren 3 Zoll bis 1 Fuß hoch und standen auf dem Fenster. Die Sonne kam im Sommer wenigstens 2 Monate lang hin. Der grässliche Abbé behauptete nun, die Graubrotkrumen lockten die Fliegen an und diese schadeten seinen Orangenbäumchen. Er hätte den spießigsten Spießbürgern Lehren in der Kleinlichkeit geben können. Meine Schulgefährten Chazelle und Tessier hatten es weit besser als ich. Chazelle war ein guter, schon großer Junge. Sein Vater wohl ein Südfranzose, das heißt freimütig, heftig und grob. Ein Angestellter Perriers hielt nicht viel vom Latein. Chazelle kam allein ohne Diener gegen 10 Uhr, machte seine lateinische Aufgabe schlecht und schob um 12:30 Uhr wieder ab. Abends kam er oft gar nicht. Tessier, ein bildhübscher Junge, blond und schüchtern wie ein Mädchen, wagte dem furchtbaren Abbé nicht ins Gesicht zu sehen. Er war der einzige Sohn des schüchternsten und frommsten Mannes. Er erschien gegen 8 Uhr unter der strengen Obhut eines Dieners, der ihn schlag 12 Uhr wieder abholte. Um 2 Uhr brachte der Diener ihn wieder, mit einem Korbe, in dem sein Vesperbrot lag. Im Sommer ging der Abbé mit uns gegen 5 Uhr spazieren, im Winter gegen 3 Uhr, aber nur selten. Chazelle, der ja schon erwachsen war und den diese Spaziergänge langweilten, verließ uns bald. Wir waren sehr darauf erpicht, nach der Isère-Insel zu gehen, von wo man einen köstlichen Blick auf die Berge hat. Es war ein falscher Erziehungsgrundsatz meines Vaters und des Abbé, immerfort von den Naturschönheiten zu schwärmen, die diese schönen Seelen doch kaum empfinden konnten. Sie dachten nur daran, Geld zu verdienen. Durch sein ewiges Gerede von der Schönheit des Felsens von La Bisserat hatte der Abbé uns dahin gebracht, zu ihm aufzuschauen, aber wir liebten das Ufer an der Insel aus einem ganz anderen Grunde. Dort sahen wir armen Gefangenen andere Knaben, die ihre Freiheit genossen, die allein kamen und gingen und in der Isère und in einem kleinen Nebenfluss der Biol badeten. Ein Glück ohne Gleichen, dessen Möglichkeit wir nur in weiter Ferne erblickten. Wie ein heutiges Regierungsblatt wusste Rayan uns nur von den Gefahren der Freiheit zu erzählen. Nie sah er einen Knaben beim Baden, ohne uns zu prophezeien, er würde schließlich ertrinken. So leistete er uns den Dienst, uns zu Weichlingen zu erziehen, und bei mir gelang ihm das vollauf. Ich habe niemals das Schwimmen gelernt. Als ich 2 Jahre später wohl um 1795 frei war, und auch das nur, wenn ich meine Angehörigen beschwindelte und täglich eine neue Lüge erfand, dachte ich schon daran, um jeden Preis aus Grenoble fortzukommen, und war in Fräulein Cabli verliebt. Damals fesselte mich das Schwimmen nicht mehr so, dass ich es lernte. Allemal, wenn ich badete, wurde ich von irgendeinem Stärkeren getaucht. Mir fehlen alle Daten während der abscheulichen Tyrannei Rayans. Ich wurde finster und hasste alle Welt. Mein großes Unglück war, dass ich nicht mit anderen Kindern spielen durfte. Mein Vater, der sehr stolz war, einen Erzieher für seinen Sohn zu haben, fürchtete wahrscheinlich nichts mehr, als dass ich mit den gewöhnlichen Kindern ging, wie der damalige aristokratische Ausdruck lautete. Ich war düster, heimtückisch, missvergnügt. Ich übersetzte Virgil. Der Abbé machte mich auf die Schönheiten dieses Dichters aufmerksam und ich nahm seine Lobsprüche hin, wie heute die armen Polen die Lobsprüche auf die russische Gutmütigkeit in ihren bestochenen Zeitungen hinnehmen müssen. Ich hasste den Abbé und meinen Vater, den Quell der Macht Rayans noch mehr aber die Religion, in deren Namen er mich tyrannisierte. Ich bewies meinen Mitgefangenen, dem schüchternen Tessier, dass alles, was man uns beibrachte, Fabeln seien. Woher hatte ich diese Idee? Ich weiß es nicht. Wir hatten eine große, grün eingebundene Bibel mit Stichen im Text. Nichts ist besser für Kinder. Ich entsinne mich, dass ich in dieser armen Bibel immerfort nach Lächerlichkeiten suchte. Tessier, der schüchterner und gläubiger war und von seinem Vater und seiner Mutter vergöttert wurde, sie schminkte sich fingerdick und war einmal schön gewesen, gab meine Zweifel aus Gefälligkeit zu. Wir übersetzten also mühsam Virgil, als ich in der Bibliothek meines Großvaters eine Virgil-Übersetzung in 4 sehr schön gebundenen Bänden entdeckte. Ich glaube, sie war von dem Schuft, dem Abbé de Fontaine. Ich suchte den Band heraus, der das 2. Buch der Georgica enthielt, an dem wir uns gerade abmühten. Tatsächlich hatten wir keine Ahnung von Latein. Ich versteckte den glücklichen Fund auf dem Locus in einem Wandschrank, wo die Federn der im Hause verzehrten Hühner aufbewahrt wurden. Dorthin gingen wir 2 bis 3 Mal während unserer mühsamen Übersetzung und holten uns Rat bei de Fontaine. Der Abbé kam dahinter, wohl durch Tessiers Einfalt, und es gab eine schreckliche Szene. Ich wurde immer finsterer, boshafter, unglücklicher. Ich verwünschte alle Welt. Besonders meine Tante Seraphie. 1 Jahr nach dem Tode meiner Mutter verliebte sich mein Vater in meine Tante Seraphie, wie mir erst heute klar wird. Daher die ewigen Spaziergänge nach Les Granges, zu denen ich mitgenommen wurde. Vorsichtshalber musste ich 40 Schritte vorangehen, sobald wir die Porte de Bonne hinter uns hatten. Diese Tante Seraphie hatte einen Hass gegen mich gefasst, weshalb weiß ich nicht, und ließ mich durch meinen Vater immerfort ausschelten. Ich verwünschte beide. Und das merkten sie wohl. Selbst jetzt noch, wenn ich gegen jemand eine Abneigung habe, merken es die Anwesenden sofort. Ich verabscheute auch meine Schwester Zenaide, weil mein Vater sie liebte und sie jeden Abend auf seinen Knien in Schlummer wiegte und weil Fräulein Seraphie sie besonders in Schutz nahm. Ich malte auf alle Kalkwände des Hauses Spottbilder auf Zenaide als Angeberin. Ich aß stets bei meinem Großvater zu Mittag, aber die Mahlzeit war um 1:15 vorüber, und wenn es vom Turm von Saint-André 2 Uhr schlug, mussten wir aus dem schönen Sonnenschein der Place Grenette zurück nach den feuchten, kalten Hofzimmern in der Rue de Vieux Jésuites, wo der Abbé Rayan wohnte. Nichts war qualvoller für mich. Düster und heimtückisch, wie ich war, sann ich auf Flucht, aber woher sollte ich das Geld nehmen? Eines Tages sagte der Großvater zum Abbé Rayan: »Aber Herr Abbé, warum bringen Sie dem Jungen das Weltsystem des Ptolemäus bei? Sie wissen doch, dass es falsch ist.« »Aber es erklärt alles. Zudem wird es von der Kirche gebilligt.« Diese Antwort konnte mein Großvater nicht verwinden. Er erzählte sie oft, aber lachend. Er regte sich nie über Dinge auf, die von anderen abhingen. Meine Erziehung aber war Sache meines Vaters, und so wenig er dessen Wissen schätzte, so sehr achtete er seine Vaterrechte. Aber diese Antwort des Abbé, die mein hochverehrter Großvater so oft wiederholte, machte mich vollends zu einem fanatischen Gottesleugner. Mein Großvater war in der Astronomie bewandert, verstand aber nichts von der Berechnung. Wir verbrachten die Sommernächte auf der herrlichen Terrasse seiner Wohnung, doch zeigte er mir den großen und kleinen Bär und sprach poetisch von den Hirten Chaldäas und von Abraham. So fasste ich Hochachtung für Abraham und sagte zu Tessier: »Er ist kein Schurke, wie die anderen Gestalten der Bibel.« Trotz seiner Dauphineser Schlauheit war mein Vater Cherubin Bale ein leidenschaftlicher Mann. Seine Leidenschaft für Bourdaloue und Massillon war von der Leidenschaft für die Landwirtschaft abgelöst worden, die später durch die Bauwut verdrängt wurde, die er schon immer gehabt hatte, schließlich durch seinen Ultraroyalismus und die Leidenschaft, Grenoble zugunsten der Bourbonen zu verwalten. Tag und Nacht träumte mein Vater von dem Gegenstand seiner Leidenschaft. Er besaß große Schlauheit, viel Erfahrung in den Kniffen der anderen Dauphineser, und ich zöge daraus gern den Schluss, dass er begabt war, aber davon weiß ich nicht mehr als von seinem Gesichtsausdruck. Zweimal wöchentlich pflegte mein Vater nach Clay zu gehen, wo er eine Domäne, das heißt ein kleines Landgut, von 150 Morgen, wenn ich nicht irre, südlich der Stadt besaß. Es lag am Berghang auf dem anderen Drac-Ufer. Die ganze Gegend von Clay und Furonnière ist wasserarm, kalkig und steinig. Ein freigeistiger Pfarrer kam 1750 auf den Gedanken, die Sümpfe westlich der Brücke von Clay zu entwässern. Sie wurden zum Reichtum des Landes. Das Gut meines Vaters lag 2 Stunden von Grenoble. Ich bin diese Strecke vielleicht 1000 Mal gewandert. Dieser Leibesübung verdankte mein Vater sicherlich seine gute Gesundheit, die ihn 72 Jahre alt werden ließ. Ein Grenobler Bürger ist übrigens nur angesehen, wenn er eine Domäne besitzt. Lefebvre, der Friseur meines Vaters, hatte eine Domäne in Caronque und fehlte oft in seinem Geschäft, weil er in Caronque war. Mein Vater war so erfüllt von seiner neuen Leidenschaft, dass er mir immerfort davon erzählte. Er ließ aus Paris oder Lyon das landwirtschaftliche Handbuch kommen, das mit Stichen geschmückt war. Ich blätterte oft darin. Die Folge war, dass ich donnerstags, wo wir frei hatten, oft nach Clay oder vielmehr nach unserem Hause in Furonnière mitgenommen wurde. Ich ging mit ihm aufs Feld und hörte sehr ungern zu, wie er von seinen Plänen sprach. Immerhin machte es ihm solche Freude, ein williges Ohr für seine Fantasien oder sogenannten Berechnungen zu finden, dass ich mehrmals erst am Freitag in die Stadt zurückkehrte. Manchmal gingen wir schon Mittwochabends hin. Clay missfiel mir, weil ich dort immerfort von den landwirtschaftlichen Plänen zu hören bekam, aber bald machte ich eine Entdeckung, die mich vollauf entschädigte. Ich fand Mittel und Wege, Bände der 40-bändigen Voltaire-Ausgabe zu mausen, die mein Vater in Furonnière besaß. Sie war prachtvoll in marmoriertes Kalbleder gebunden. Die Bände standen sehr eng zusammen. Ich nahm 2 heraus und stellte die anderen etwas mehr auseinander, sodass die Lücke nicht auffiel. Zudem stand das gefährliche Werk im obersten Fach des Bücherschrankes. Er war aus Kirschholz mit Glastüren, die oft verschlossen waren. Gott sei Dank. Selbst in jenem Alter kamen mir die Stiche lächerlich vor, besonders die zur Bucelle. Dies Wunder lässt mich fast glauben, dass ich bestimmt war, einen guten Geschmack zu haben und eines Tages die Geschichte der italienischen Malerei zu schreiben. Wir verbrachten stets die Ferien in Clay, das heißt die Monate August und September. Meine Lehrer klagten darüber, dass ich während dieser Erholungszeit mein ganzes Latein vergäße. Nichts war mir verhasster, als wenn mein Vater unsere Gänge nach Clay unser Vergnügen nannte. Ich war wie ein Galeerensträfling, den man zwang, eine weniger drückende Art von Ketten sein Vergnügen zu nennen. Ich war außer mir und wohl sehr boshaft und ungerecht gegen meinen Vater und den Abbé Rayan. Ich gestehe es aber nur mit großer Überwindung, selbst im Jahre 1835, dass ich diese beiden Männer nicht ruhig beurteilen kann. Sie haben meine ganze Kindheit buchstäblich vergiftet. Sie hatten strenge Mienen und ließen mich mit gleichaltrigen Kindern nie ein Wort sprechen. Erst als ich in die Zentralschule kam, trat ich in Verkehr mit Altersgenossen. Aber ich war heimtückisch, boshaft, voller Rachegedanken, wegen des geringsten Faustschlages, der auf mich wirkte wie eine Ohrfeige unter Männern. Kurz, ich war alles. Nur kein Verräter. Das größte Übel der Tyrannei Rayans war, dass ich mein Unglück fühlte. Immerfort sah ich auf der Place Grenette Kinder zusammen umhergehen und laufen. Das aber wurde mir kein einziges Mal erlaubt. Ließ ich meinen Kummer durchblicken, so hieß es, du sollst spazieren fahren. Frau Perrier-Lagrange, die Schwiegermutter meiner Schwester, eine trübsinnige Frau, nahm mich in ihrem Wagen mit, wenn sie eine Spazierfahrt machte. Sie schalt mich mindestens ebenso wie dieser Rayan. Sie war eine kalte, frommelnde Frau und hatte wie der Abbé eines jener unbeweglichen Gesichter, die nie lachen. Welch ein Ersatz für einen Spaziergang mit gleichaltrigen Buben. Wer sollte es glauben? Ich habe nie mit Murmeln gespielt und einen Kreisel bekam ich nur durch die Fürsprache meines Großvaters, dem seine Tochter Seraphie deshalb eine Szene machte. Ich war also sehr tückisch, sehr boshaft, als ich in der schönen Bibliothek in Clay einen französischen Don Quixote entdeckte. Das Buch war mit Stichen geschmückt, aber alt. Und ich verabscheute alles Alte, denn meine Verwandten verboten mir den Umgang mit der Jugend und sie selbst kamen mir sehr alt vor. Schließlich aber begriff ich die Stiche, die mir Spaß machten. Sancho Panza auf seiner Zicke sitzend, da Chines von Pasamonte ihm seinen Esel fortgenommen hat. Ich lachte mich tot über Don Quixote. Man bedenke, dass ich seit dem Tode meiner armen Mutter nicht mehr gelacht hatte. Ich war das Opfer der folgerechtesten aristokratisch-religiösen Erziehung. Meine Tyrannen hatten nicht einen Moment nachgegeben. Jede Einladung wurde abgelehnt. Oft kam ich hinzu, wenn mein Großvater ein Wort für die Annahme einlegte. Meine Tante Seraphie widersprach unter Schmähungen auf mich. Mein Vater, der ihr Knecht war, gab meinem Großvater jesuitische Antworten, die zu nichts verpflichteten. Meine Großtante Elisabeth zuckte die Achsel. War der Plan durch diesen Widerspruch noch nicht zum Scheitern gebracht? So ließ mein Vater den Abbé Rayan kommen, der erklärte, ich hätte eine Aufgabe von gestern noch nicht gemacht und müsse sie ausgerechnet zur Stunde des Spazierganges nachholen. Man stelle sich die Wirkung des Don Quixote inmitten einer so schrecklichen Trübsal vor. Dies Buch, das ich unter der zweiten Linde des Baumganges las, bildet vielleicht den größten Abschnitt in meinem Leben. Wer soll das glauben? Als mein Vater mich laut lachen sah, kam er herbei, fuhr mich an und drohte mir, das Buch fortzunehmen. Das geschah mehrmals. Dann nahm er mich auf das Feld mit, um mir seine Meliorationspläne auseinanderzusetzen. Selbst beim Lesen des Don Quixote gestört, versteckte ich mich in einem kleinen Buchengehölz an der Ostecke des Parks, das von Mauern umschlossen war. Ich entdeckte auch einen Molière mit Stichen. Sie schienen mir lächerlich. Ich begriff nur den Geizigen. Ich finde in meiner Erinnerung die feststehende Tatsache, dass ich mit 7 Jahren beschlossen hatte, Komödien wie Molière zu schreiben. Mein Großvater war über meine Don Quixote-Begeisterung entzückt, als ich sie ihm erzählte, denn ihm erzählte ich fast alles. Der treffliche Greis war tatsächlich mein einziger Kamerad. Er lieh mir ohne Wissen seiner Tochter Seraphie Ariosts rasenden Roland in der Übersetzung oder Nachahmung von de Tressan. Ariost bildete meinen Charakter. Ich verliebte mich sterblich in Bradamante, die ich mir als dickes Mädchen von 24 Jahren mit Reizen von blendender Weiße vorstellte. Alle spießbürgerlichen, gemeinen Einzelheiten, die Molière zum Ausdruck seiner Gedanken benutzt hat, waren mir zuwider. Sie erinnerten mich zu sehr an mein elendes Leben. Noch vor 3 Tagen, Dezember 1835, als 2 Bürgersleute meiner Bekanntschaft untereinander eine komische Heuchel- und Streitszene aufführten, ging ich 10 Schritte fort, um nichts zu hören. Mein Abscheu vor diesen Dingen hat mich verhindert, Erfahrungen zu sammeln. Das ist kein geringes Unglück. Alles, was gemein und platt im spießbürgerlichen Sinne ist, alles, was mich an Grenoble erinnert, flößt mir Abscheu ein. Nein, Abscheu ist zu vornehm. Übelkeit. Grenoble ist für mich wie die Erinnerung an eine scheußliche Magenverstimmung. Es ist keine Gefahr dabei, aber ein furchtbarer Ekel. Alles Gemeine und Platte ohne Gegengewicht, alles, was der geringsten hochherzigen Regung Feind ist, alles, was sich über das Unglück eines Patrioten oder eines hochherzigen Menschen freut, das ist für mich Grenoble. Nichts hat mich auf meinen Reisen mehr verwundert, als wenn mir bekannte Offiziere sagten, Grenoble sei eine reizende, geistvolle Stadt, in der die hübschen Frauen nicht zu kurz kämen. Das erste Mal hörte ich diese Behauptung im Jahre 1802 an der Tafel des Generals Moncey in Mailand oder Cremona. Ich war so erstaunt, dass ich über den Tisch weg um nähere Begründung bat. Ich war damals ein ahnungsloser Leutnant. Der Generalstabsoffizier hatte 15 oder 18 Monate in Grenoble verbracht und hielt seine Behauptung aufrecht, dass es die angenehmste Provinzialstadt sei. Er nannte mir eine Menge Namen aus der bürgerlichen und ein paar aus der aristokratischen Gesellschaft. Ach, diese Namen kannte ich kaum. Meine Verwandten erwähnten sie nur, um die Torheiten dieser Damen zu tadeln, denn sie tadelten alle. Sie hatten die Gelbsucht, das muss ich wiederholen, um mein Unglück mit Vernunftgründen zu erklären. Nach dem Tode meiner Mutter hatten sie in ihrem Schmerz alle Beziehungen abgebrochen. Meine Mutter war die Seele und der Frohsinn der Familie gewesen. Mein finsterer, schüchterner, grollender, unliebenswürdiger Vater besaß den Genfer Charakter, stets rechnen und nie lachen, und hatte nur meiner Mutter wegen Verkehr gehabt. Auch mein Großvater, ein liebenswürdiger Weltmann, dessen Unterhaltung man in der ganzen Stadt vom Handwerker bis zum vornehmen Herrn, von der geistvollen Frau des Schusters Barthélemy bis zum Baron de Sadret suchte, war durch den Tod des einzigen Wesens, das er liebte, bis ins Mark getroffen und hatte mit seinen 60 Jahren aus Lebensüberdruss mit der Gesellschaft gebrochen. Nur meine Großtante Elisabeth, die unabhängig und für Grenoble sogar reich war, verkehrte noch in einigen Häusern, wo sie vor dem Abendessen ihre Partie spielte. Trotz der Achtung vor den väterlichen Rechten nahm sie mich, wenn mein Vater in Clay war, aus Mitleid manchmal mit, angeblich weil sie mich als Begleitung nötig hatte. Wir gingen zu Fräulein Simon, die in dem neuen Hause der Jakobiner wohnte, einmal sogar zu einem großen Souper. Ich erinnere mich noch des Lichterglanzes und des prächtigen Tafelschmuckes. In der Mitte stand ein Aufsatz mit silbernen Figuren. Am nächsten Tage verpetzte mich meine Tante Seraphie bei meinem Vater und es gab eine Szene. Diese Auftritte waren in der Form sehr höflich, aber man sagte sich spitze Worte, die man nicht mehr vergisst. Das war das einzige Vergnügen dieser grämlichen Familie, in die mein Unstern mich geworfen hatte. Ich litt, ohne die Ursachen davon zu erkennen. Ich schob alles auf meines Vaters und Seraphis Bosheit. Um gerecht zu sein, muss man sich sagen, dass es eine aufgeblasene Bürgerfamilie war, die ihrem einzigen Sohn, wie ich genannt wurde, eine aristokratische Erziehung geben wollte. Diese Ideen gingen über mein Alter hinaus, und wer hätte sie mir auch beibringen sollen? Meine einzigen Freunde waren die Köchin Marion und Lambert, der Kammerdiener meines Vaters. So oft Seraphie mich mit ihnen in der Küche lachen hörte, rief sie mich stets fort. Bei der finsteren Stimmung meiner Familie war ich ihre einzige Beschäftigung. Diese Plackerei nannten sie Erziehung, und wahrscheinlich glaubten sie es selbst. Bald kam die Politik hinzu. Meine Familie gehörte zu den aristokratischsten der Stadt. Sofort fühlte ich mich als wütender Republikaner. Ich sah die schönen Dragonerregimenter nach Italien marschieren. Stets hatten wir Einquartierung. Ich verschlang sie mit den Blicken. Meine Familie dagegen verwünschte sie. Bald versteckten sich die Geistlichen. Ein bis zwei Priester waren stets im Hause verborgen. Die Gefräßigkeit eines von ihnen, eines dicken Mannes mit vorquellenden Augen, ekelte mich an. Bei uns wurde höchst sauber und anständig gespeist, so durfte niemand beim Essen schmatzen. Die meisten Priesterleute von niedriger Herkunft schmatzten beim Essen und zerkleinerten das Brot in unappetitlicher Weise. Das genügte, um sie mir vollends zu verekeln. Einer unserer Vettern, Santerre, wurde in Lyon guillotiniert. Das verdoppelte die Verbitterung meiner Familie, ihren Hass und ihre Unzufriedenheit mit allem. Mein ganzes Unglück lässt sich in zwei Worte zusammenfassen. Ich durfte nie mit Altersgenossen sprechen. Und meine Familie, die sich wegen ihrer völligen Zurückgezogenheit langweilte, beehrte mich mit ihrer beständigen Aufmerksamkeit. Aus diesen zwei Gründen war ich in der fröhlichen Kinderzeit boshaft, finster, unvernünftig, kurz ein Sklave im schlimmsten Sinne. Und allmählich nahm ich die Gesinnung dieses Standes an. Das bisschen Glück, das ich mir verschaffen konnte, verdankte ich der Lüge. Ewig musste ich Predigten über die Elternliebe und die Kindespflichten mit anhören. Eines Tages hatte ich von diesen Reden genug. Ich sagte zu meinem Vater: »Wenn du mich so sehr liebst, so gib mir täglich 5 Sous und lass mich leben, wie es mir gefällt. Übrigens sei versichert, sobald ich alt genug bin, werde ich Soldat.« Mein Vater schritt auf mich zu, wie um mich totzuschlagen. Er war außer sich. »Du bist nur ein gottloser Bube«, fuhr er mich an. Es ist ein großer Glücksfall, dass ich für den Rest meines Lebens nicht bösartig geblieben bin, sondern nur voller Ekel vor dem Bürgertum, den Jesuiten und den Heuchlern aller Acht. Vielleicht haben mich meine Erfolge in den Jahren 1797 bis 1799 und das Bewusstsein meiner Kraft von der Bosheit geheilt. Außer meinen anderen schönen Eigenschaften besaß ich auch noch unerträglichen Dünkel. Recht bedacht bin ich von meinem unvernünftigen Abscheu vor Grenoble nie wirklich geheilt worden. Ich habe ihn vergessen. Die herrlichen Erinnerungen an Italien, an Mailand, haben alles ausgelöscht. Mir ist nur ein erheblicher Mangel an Menschen- und Tatsachenkenntnis geblieben. Ich glaube, dieser Mangel ist meinen Romanfiguren zugute gekommen. Spießbürgerliches Wesen haben sie nie. Ich erinnere mich nicht mehr, wie ich von der Tyrannei Rajans erlöst wurde. Dieser Schurke hätte mich zu einem ausgezeichneten Jesuiten und zum würdigen Nachfolger meines Vaters oder zu einem trunksüchtigen Soldaten und Schürzenjäger gemacht. Wie bei Fielding hätte das Temperament die Gemeinheit ganz verhüllt. Ich wäre also zu einem dieser beiden reizenden Geschöpfe geworden, hätte ich nicht meinen trefflichen Großvater gehabt, der mir ungewollt seine Vorliebe für Horaz, Sophokles, Euripides und die elegante Literatur mitteilte. Zum Glück verachtete er das ganze galante Schrifttum seiner Zeit, und so bin ich durch Marmontel, Dora und andere Schelmen nicht vergiftet worden. Ich weiß nicht, warum er in einem Fort seine Verehrung für die Geistlichen beteuerte, die ihn tatsächlich als etwas Schmutziges abstießen. Da aber seine Tochter Seraphie und mein Vater sie in seinen Salon eingeführt hatten, war er gegen sie höflich wie gegen jedermann. Um etwas zu reden, sprach er von Literatur, unter anderem von den geistlichen Schriftstellern, obwohl er sie nicht schätzte. Aber dieser höfliche Mann konnte nur mit größter Mühe den tiefen Abscheu verbergen, den ihm ihre Unwissenheit einflößte. Was? Nicht mal den Kirchenhistoriker Fleury kennen Sie? Diese Bemerkung hörte ich eines Tages. Sie vermehrte mein Zutrauen zu ihm noch. Bald darauf machte ich die Entdeckung, dass er sehr selten zur Beichte ging. Er war äußerst höflich gegen die Religion, aber nicht eigentlich gläubig. Er wäre fromm geworden, hätte er die Hoffnung gehabt, seine Tochter im Himmel wiederzusehen. Vielleicht musste Rajan sich verborgen halten, weil er sich geweigert hatte, den Eid auf die bürgerliche Kirchenverfassung zu leisten. Jedenfalls war sein Abgang für mich das denkbar größte Ereignis, und doch habe ich keine Erinnerung daran bewahrt. Das ist eine Lücke in meinem Gehirn. Ich habe deren mehrere entdeckt, seit ich vor 3 Jahren auf der Terrasse von San Pietro in Montorio auf den klugen Einfall kam, dass ich 50 Jahre alt und dass es Zeit wurde, mich zum Abschied zu rüsten, mir vorher aber das Vergnügen eines Rückblicks zu machen. Ich habe gar keine Erinnerung an die Zeiten und Augenblicke, wo mein Empfinden zu stark war. Die große Schwierigkeit dieser Denkwürdigkeiten besteht darin, lediglich die Erinnerungen der Zeit, die ich gerade vorhabe, wachzurufen und niederzuschreiben. Hier also, der offenbar weit weniger unglücklichen Zeit, die ich unter dem Lehrer Durand verbrachte. Das war ein Biedermann von etwa 45 Jahren, dick und behaglich in seinem Wesen. Er hatte einen erwachsenen Sohn von 18 Jahren, einen sehr netten Menschen, der sich später, glaube ich, in meine Schwester verliebte. Niemand war weniger jesuitisch und heimtückisch als der arme Durand. Dabei war er höflich, sehr schlicht gekleidet, aber nie schmutzig. Tatsächlich verstand er so wenig Latein wie ich, und so konnten wir uns nicht entzweien. Ich kannte das Selecte et Profanis und vor allem die Geschichte von Androkles und seinen Löwen auswendig, kannte sogar das Alte Testament und vielleicht etwas von Virgil und Cornelius Nepos. Hätte man mir aber auf Lateinisch 8 Tage Ferien gegeben, ich hätte nichts davon verstanden. Bei Herrn Durand war es nicht anders. Er kannte die Autoren auswendig, die er seit 20 Jahren erklärte. Als aber mein Großvater ein paar Mal versuchte, ihn über einige Schwierigkeiten bei Horaz zu befragen, begriff er nicht mal, um was sich's handelte. Ich habe also gar keine Erinnerung an das Ereignis, durch das ich den Abbé Rayan los wurde. Nach dem ewigen Leid, der Frucht der Tyrannei dieses boshaften Jesuiten, sehe ich mich plötzlich bei meinem trefflichen Großvater untergebracht. Ich schlief in einem trapezförmigen Stübchen neben seinem Schlafzimmer und erhielt lateinischen Unterricht durch den biederen Durand, der täglich zweimal von 10 bis 11 und von 2 bis 3 Uhr zu mir kam. Meine Angehörigen hielten nach wie vor daran fest, mich nicht mit gewöhnlichen Kindern in Berührung kommen zu lassen. Aber die Stunden bei Herrn Durand fanden im Beisein meines trefflichen Großvaters statt, im Winter in seinem Zimmer, im Sommer in dem großen Salon neben der Terrasse, bisweilen auch in einem Vorzimmer, das sonst niemand betrat. Herr Durand begann damit, mir Ovids Metamorphosen zu erklären. Ich sehe ihn noch, ebenso die gelbe Farbe des Bucheinbandes. Der allzu heitere Gegenstand führte, wenn ich nicht irre, zu einer Auseinandersetzung zwischen Seraphie, die mehr denn je den Teufel im Leibe hatte, und ihrem Vater. Aus Liebe zur schönen Literatur hielt er stand, und statt der düsteren Schrecknisse des Alten Testaments las ich die Liebe von Pyramus und Thisbe und vor allem Daphnes Verwandlung in einen Lorbeerbaum. Nichts machte mir so viel Spaß wie dies Märchen. Zum ersten Mal im Leben begriff ich, dass die Kenntnis des Lateinischen, das bisher für mich nur eine Quälerei gewesen war, auch ihre Vorzüge hatte. Das war vielleicht im Jahre 1794. Mein Großvater erlaubte mir manchmal die Benutzung der Übersetzung von Dubois Fontanelle, der später mein Lehrer wurde. Es kommt mir vor, als habe der Tod Ludwigs des 16. am 21. Januar 1793 unter der Tyrannei Rayans stattgefunden. Komischerweise, die Nachwelt wird es kaum glauben, las meine bürgerliche Familie, die sich aber fast zum Adel rechnete, besonders mein Vater, der sich für einen ruinierten Adligen hielt, alle Zeitungen und verfolgte den Prozess des Königs wie den eines Freundes oder nahen Verwandten. Als die Nachricht von seiner Verurteilung eintraf, war meine Familie in völliger Verzweiflung. Aber niemals werden sie es wagen, dies ruchlose Urteil zu vollstrecken, hieß es. Warum nicht, dachte ich, wenn er Verrat geübt hat. Ich befand mich also im Arbeitszimmer meines Vaters in der Rue des Vieux Jésuites. Es war gegen 7 Uhr abends und völlig dunkel. Ich las beim Licht meiner Lampe, von meinem Vater durch einen großen Tisch getrennt. Ich tat, als ob ich arbeitete, las jedoch in den Mémoires de Nom de Qualité vom Abbé Prévost, von denen ich ein altes verschossenes Exemplar entdeckt hatte. Da rasselte draußen der Wagen der Eilpost von Paris nach Lyon vorüber. »Ich muss nachsehen, was die Ungeheuer getan haben«, sagte mein Vater und stand auf. »Hoffentlich ist der Verräter hingerichtet«, dachte ich. Dann sann ich über den tiefen Unterschied zwischen den Gefühlen meines Vaters und den meinen nach. Zärtlich liebte ich unsere Regimenter, die ich von den Fenstern meines Großvaters über die Place Grenette marschieren sah. Ich stellte mir vor, dass der König danach trachtete, sie von den Österreichern schlagen zu lassen. Wie man sieht, war ich mit 10 Jahren der Wahrheit ziemlich nahe. Aber ich gestehe, es genügte für mich schon, dass der Großvikar Ray und die übrigen, mit der Familie befreundeten Priester, solchen Anteil am Schicksal Ludwigs des 16. nahmen, um seinen Tod herbeizuwünschen. Aufgrund eines Liedes, das ich sang, wenn ich mich von meinem Vater und von meiner Tante Seraphie nicht gehört glaubte, hielt ich es damals für unbedingte Pflicht, für das Vaterland zu sterben, wenn es sein müsse. Was lag am Leben eines Verräters, der durch einen geheimen Brief eines jener schönen Regimenter hinmorden lassen konnte, die ich über die Place Grenette marschieren sah? Ich setzte mich gerade im Stillen mit meiner Familie auseinander, als mein Vater zurückkam. Ich sehe ihn noch in seinem weißen Flanellrock, den er bei den paar Schritten vor die Tür nicht ausgezogen hatte. »Es ist geschehen«, sagte er mit einem schweren Seufzer. »Sie haben ihn gemordet.« Mich ergriff eine der lebhaftesten Freudenwallungen meines ganzen Lebens. Der Leser hält mich vielleicht für grausam, aber so war ich mit 10 Jahren. Und so bin ich noch, mit 52. Ich war von diesem großen Akt der nationalen Justiz so begeistert, dass ich meinen Roman, zweifellos einen der rührendsten, die es gibt, nicht weiterlesen konnte. Ich versteckte ihn, nahm ein ernstes Buch vor, jedenfalls den Roland, den ich lesen sollte, und schloss die Augen, um das große Ereignis in Frieden zu genießen. Genau das Gleiche täte ich auch heute. Nur muss ich hinzusetzen, außer einer gebieterischen Pflicht könnte nichts mich zum Zusehen bewegen, wenn das öffentliche Interesse den Verräter aufs Blutgerüst schickt. Ich könnte 10 Seiten mit Einzelheiten über diesen Abend füllen, aber wenn die Leser von 1880 ebenso blutarm sind wie die gute Gesellschaft von 1835, würden Held wie Szene ihnen ein Gefühl tiefer Entfremdung einflößen, das sich fast bis zu dem Gefühl steigern könnte, das die schwammigen Seelen Abscheu nennen. Ich hätte weit mehr Mitleid mit einem ohne völlig hinreichende Beweise zum Tode verurteilten Mörder als mit einem König im gleichen Falle. Der Tod eines schuldigen Königs ist stets nützlich, weil er von den seltsamen Torheiten abschreckt, zu denen der Größenwahn die Inhaber absoluter Macht verleitet. Da die Post damals 5 volle Tage, wo nicht 6, von Paris bis Grenoble brauchte, fand die Szene im Wohnzimmer meines Vaters wohl am 28. oder 29. Januar statt. Beim Nachtessen machte meine Tante Seraphie mir eine Szene über meinen abscheulichen Charakter. Ich blickte meinen Vater an. Er tat den Mund nicht auf, anscheinend um die Sache nicht auf die Spitze zu treiben. So grausam und abscheulich ich auch bin, ich galt in meiner Familie wenigstens nicht für feige. Mein Vater war zu sehr Dauphinese und zu schlau, um nicht selbst abends in seinem Zimmer die Gesinnung eines 10-Jährigen erraten zu haben. Mit 12 Jahren war ich ein Wunder an Kenntnissen. Ich fragte meinen trefflichen Großvater immerfort aus und mir zu antworten war seine Freude. Mit mir allein sprach er von meiner Mutter. Sonst wagte kein Familienmitglied mit ihm von diesem geliebten Wesen zu reden. Mit 12 Jahren also war ich ein Wunder an Kenntnissen. Und mit 20 ein Wunder an Unwissenheit. Von 1796 bis 1799 dachte ich an weiter nichts, als wie ich aus Grenoble fortkommen könnte, das heißt an die Mathematik. Voller Bangen berechnete ich, wie ich es anstellen könnte, um eine halbe Stunde Arbeit mehr zu gewinnen. Zudem liebte ich die Mathematik um ihrer selbst willen und liebe sie noch, weil sie, die Heuchelei und die Unklarheit, meine beiden Schreckgespenster ausschließt. In diesem Geisteszustande machte mir jede verständige und ausführliche Antwort meines trefflichen Großvaters tiefen Eindruck. Mit 10 Jahren schrieb ich, ganz heimlich, ein Lustspiel in Prosa oder vielmehr einen ersten Akt. Ich arbeitete langsam, weil ich auf den Augenblick der Eingebung wartete, das heißt auf jenen Zustand der Begeisterung, der mich damals vielleicht 2-mal im Monat ergriff. Diese Arbeit war ein großes Geheimnis. In meinen Werken war ich stets ebenso schamhaft wie in meinen Liebschaften. Nichts wäre mir peinlicher gewesen, als davon sprechen zu hören. Dies Gefühl empfand ich noch sehr lebhaft im Jahre 1830, als Herr Victor de Tracy mit mir über meinen Roman Rot und Schwarz sprach. Amar und Merlinot, das sind 2 Volksvertreter, die eines Tages in Grenoble eintrafen. Kurz darauf veröffentlichten sie eine Liste von 152 notorisch Verdächtigen und 350 einfach Verdächtigen, das heißt von Leuten, die die Republik, die Regierung des Vaterlandes nicht liebten. Die notorisch Verdächtigen sollten verhaftet, die anderen nur überwacht werden. Ich sah das alles von unten her, wie ein Kind. Mein Vater war notorisch verdächtig und mein Großvater einfach verdächtig. Die Veröffentlichung beider Listen war ein Donnerschlag für meine Familie. Meine Tante Seraphie zeigte bei diesem Anlass viel Mut und Tatkraft. Sie ging zu den Mitgliedern der Departementsverwaltung, zu den Volksvertretern und setzte immer wieder einen Aufschub von 15 bis 22 Tagen, bisweilen sogar von 50 Tagen durch. Mein Vater schrieb den Umstand, dass er auf die Liste gesetzt war, einer alten Rivalität mit Amar zu, der meines Wissens auch Advokat war. 2 bis 3 Monate nach dieser Plackerei, von der am Abend im Familienkreis stets gesprochen wurde, entfuhr mir eine Naivität, die meinen abscheulichen Charakter bestätigt. Man drückte, in höflichen Worten, den ganzen Abscheu aus, den der Name Amar einflößte. Aber, sagte ich zu meinem Vater, Amar hat dich auf die Liste gesetzt, weil du notorisch verdächtig bist, die Republik nicht zu lieben. Mir scheint es gewiss, dass du sie nicht liebst. Bei diesen Worten wurde meine ganze Familie zornrot. Man wollte mich schon in mein Zimmer einsperren und während des ganzen Nachtessens sprach niemand ein Wort mit mir. Ich dachte tief nach. Nichts ist richtiger, sagte ich bei mir. Mein Vater verwünscht den neuen Zustand. So lautete der damalige aristokratische Ausdruck. Mit welchem Recht regen Sie sich also auf? Mit welchem Recht, diese Art zu schlussfolgern, war bei mir die Regel, seit den ersten Willkürhandlungen nach dem Tod meiner Mutter, die meinen Charakter verbitterten und mich zu dem machten, was ich bin. Der Leser wird ohne Mühe merken, dass diese Art bald zur äußersten Auflehnung führte. Mein Vater Cherubin Bale siedelte in das sogenannte Zimmer meines Oheims über. Der hatte in Les Echelles in Savoyen geheiratet. Und wenn er alle paar Monate zum Besuch seiner alten Freunde nach Grenoble kam, wohnte er in diesem mit rotem Damastmöbeln prächtig ausgestatteten Zimmer. Man wird auch hier die Besonnenheit des Dauphineser Charakters bewundern. Sich verborgen halten, nannte mein Vater es, wenn er über die Straße ging und bei seinem Schwiegervater nächtigte, bei dem er, wie jedermann wusste, seit 2 bis 3 Jahren zu Tisch war. Die Schreckenszeit war also in Grenoble sehr mild und, wie ich dreist hinzufüge, sehr vernünftig. Trotz des Fortschritts von 22 Jahren ist mir die Schreckenszeit von 1815, das heißt die Reaktion der Partei meines Vaters, weit grausamer erschienen. Doch in meinem maßlosen Ekel über die Ereignisse von 1815 habe ich die Einzelheiten vergessen. Ein unparteiischer Geschichtsschreiber ist vielleicht anderer Meinung. Ich bitte den Leser, wenn ich je einen finde, sich zu vergegenwärtigen, dass ich Anspruch auf Wahrheit nur betreffs meiner Empfindungen erhebe. Für Tatsachen hatte ich stets ein schwaches Gedächtnis. So kam es auch, dass der berühmte Cuvier mich stets in den Debatten schlug, mit denen er mich in seinem Salon in den Jahren 1827 bis 30 bisweilen beehrte. Um sich der furchtbaren Verfolgung zu entziehen, siedelte mein Vater in das Zimmer meines Oheims über. Es war im Winter, denn er sagte oft, das ist der reine Eiskeller. Ich schlief neben seinem Bett, in einem hübschen Bett in der Art eines Vogelkäfigs, aus dem ich unmöglich hinausfallen konnte. Doch das war nicht von langer Dauer. Bald sah ich mich in dem trapezförmigen Zimmer neben meines Großvaters Schlafzimmer. Der Hass der verbitterten Frommlerin Seraphine nahm noch zu, als sie mich bei ihrem Vater als Günstling sah. Ich hatte schreckliche Auftritte mit ihr, denn ich bot ihr die Stirn, ich widersprach und das versetzte sie in Wut. Denke ich an diese Szenen seit ihrem Beginn, das heißt seit 1793 zurück, so kann ich sie mir etwa wie folgt erklären. Seraphie war leidlich, hübsch und hatte ein Verhältnis mit meinem Vater. In mir hasste sie leidenschaftlich das Wesen, das ein moralisches oder gesetzliches Hindernis für ihre Ehe bildete. Festzustellen wäre freilich, ob die Kirchenbehörde im Jahre 1793 eine Ehe zwischen Schwager und Schwägerin gestattet hätte. Ich glaube ja. Seraphie gehörte neben einer Frau Vignon, ihrer Busenfreundin, zu den größten Betschwestern der Stadt. Während dieser heftigen Auftritte, die allwöchentlich 1 bis 2 Mal wiederkehrten, sprach mein Großvater kein Wort. Wie ich schon sagte, hatte er einen Charakter wie Fontenelle, aber im Grunde merkte ich, dass er auf meiner Seite stand. Was konnte auch wirklich ein Mädchen von 26 bis 30 Jahren mit einem 10- bis 12-jährigen Kinde gemeinsam haben? Die Dienstboten, nämlich Marion, Lambert und dann sein Nachfolger, standen auf meiner Seite, ebenso meine Schwester Pauline, ein hübsches Kind, das 3 bis 4 Jahre jünger war als ich. Meine zweite Schwester, Zenaïde, dagegen stand auf Seraphis Seite und ich wie Pauline bezichtigten sie, uns auszuspionieren. Unwürdiger Bursche, sagte einmal mein Vater zu mir und kam wütend auf mich zu, aber geschlagen hat er mich nie, höchstens 2 bis 3 Mal. Diese Worte bekam ich deshalb zu hören, weil ich Pauline geschlagen hatte, die mit ihrem Heulen das Haus erfüllte. In den Augen meines Vaters hatte ich einen abscheulichen Charakter. Diese Wahrheit war durch Seraphie festgestellt und durch Tatsachen bewiesen. Der Mordversuch an Frau Chenavase, den Umstand, dass ich Frau Pison Ducalan in die Stirn gebissen hatte und mein Wort über Amar. Und bald kam noch der berühmte anonyme Brief unterzeichnet Gardon hinzu. Aber dies große Verbrechen bedarf der Erklärung. Tatsächlich war es ein übler Streich, über den ich mich ein paar Jahre geschämt habe, als ich noch an meine Kindheit dachte. Heute fällt mir dieser Anschlag deutlich wieder ein. Es wurden Jugendwehrbataillone formiert. Ich brannte darauf, ihnen anzugehören, wenn ich sie vorbeimarschieren sah. Die Schreckenszeit war in Grenoble so wenig schrecklich, dass die Aristokraten ihre Kinder nicht hinschickten. Ein Abbé Gardon, der aus der Kutte gesprungen war, leitete die Jugendwehr. Ich beging eine Fälschung, nahm ein Stück Papier im Querformat und schrieb, seine Handschrift nachahmend, an den Bürger Gagnon. Er solle sein Enkelkind Henri Bell nach Saint-André schicken, damit er in die Jugendwehr aufgenommen würde. Schon der Gedanke, nach Saint-André zu kommen, war für mich der Gipfel des Glücks. Meine Angehörigen bewiesen wenig Einsicht. Sie ließen sich durch diesen Knabenbrief täuschen, der mindestens 100 Verstöße gegen die Wahrscheinlichkeit enthielt. Sie zogen einen kleinen Buckligen namens Durt zu Rate, einen richtigen Krötenschlucker, der sich durch seine Kriecherei ins Haus eingeschlichen hatte. Wird man das im Jahre 1880 überhaupt noch verstehen? Dieser Durt, der einen scheußlichen Buckel hatte, war expedierender Sekretär in der Departementsverwaltung. Er hatte sich als subalternes Wesen ins Haus eingeschlichen, schmeichelte allen und nahm nichts übel. In seiner Eigenschaft als amtlicher Schreiber kannte er offenbar die Unterschrift Gardons. Er verlangte, meine Schrift zu sehen, verglich sie mit bürokratischem Scharfsinn, und mein armseliger Kniff, um aus meinem Käfig hinauszukommen, wurde entdeckt. Während man über mein Schicksal beriet, wurde ich in das Naturalienkabinett meines Großvaters eingesperrt, von dem man auf unsere prächtige Terrasse gelangte. Dort vergnügte ich mich damit, eine rote Tonkugel in die Luft zu werfen. Ich befand mich in der Lage eines jungen Deserteurs, der erschossen werden soll. In diesem Vorraum der Terrasse hing eine prächtige 4 Fuß breite Wandkarte des Dauphiné. Mein Großvater hing sehr an ihr. Meine Tonkugel streifte beim Herunterfallen diese kostbare Karte und zog einen langen roten Strich drüber hin. Ich dachte, da beleidige ich meinen einzigen Beschützer, und mir tat es zugleich sehr leid, etwas für ihn Unangenehmes getan zu haben. Da wurde ich gerufen, um vor meinen Richtern zu erscheinen. Seraphie voran und neben ihr der scheußliche Bucklige. Ich hatte mir vorgenommen, wie ein Römer zu antworten, das heißt, ich wollte dem Vaterland dienen. Das sei meine Pflicht und mein Vergnügen und so weiter. Aber das Bewusstsein meiner Sünde gegen meinen trefflichen Großvater, der rote Strich, den ich wegen des Schreckens, der ihm, der mit Gardon unterzeichnete Brief bereitet hatte, leichenblass sah, rührte mich, und ich glaube, ich benahm mich kläglich. Ich habe stets den Fehler gehabt, mich durch das geringste unterwürfige Wort von Leuten, auf die ich wütend war, rühren zu lassen. Nie war ich meines Zornes sicher. Leider büßte ich durch meine Herzensschwäche, nicht Charakterschwäche, meine vorzügliche Lage ein. Ich hatte mir vorgenommen, damit zu drohen, dass ich selbst zum Abbé Gardon gehen und ihm sagen würde, dass ich dem Vaterland dienen wolle. Das erklärte ich auch, aber kleinlaut. Selbst mein Großvater verurteilte mich nun. Der Spruch lautete dahin, dass ich 3 Tage lang nicht bei Tisch mitessen sollte. Kaum war ich verurteilt, so verflog mein Zartgefühl und ich wurde wieder zum Helden. Lieber allein essen, sagte ich, als mit Tyrannen, die mich immerfort schelten. Der kleine Durt wollte mich schulmeistern, aber ich fiel ihm ins Wort. Schämen Sie sich und schweigen Sie still. Sind Sie mein Verwandter, so zu mir zu reden? Er wurde puterrot hinter seinen Brillengläsern. Aber als Freund der Familie, wandte er ein. Ich lasse mich von einem Manne wie Sie nicht schelten. Diese Anspielung auf seinen Riesenbuckel brachte ihn zum Schweigen. Als ich das Zimmer meines Großvaters verließ, in dem dieser Auftritt stattgefunden hatte, war ich in finsterer Laune. Ich hatte das undeutliche Gefühl, dass ich ein Schwächling war. Je mehr ich darüber nachsann, umso mehr grollte ich mir. Wenn der Sohn eines Notars notorisch Verdächtigen, der durch immerwährende Aufschübe noch immer nicht eingekerkert war? Den Abbé Gardon bat, dem Vaterland dienen zu dürfen. Was konnten meine Verwandten, die jeden Sonntag mit 80 Menschen zur Messe gingen, dagegen einwenden? Infolgedessen machte man mir auch vom nächsten Tage an den Hof. Aber dieser Vorfall, den Seraphie mir bei der nächsten Szene gleich wieder vorwarf, errichtete eine Scheidewand zwischen mir und meiner Familie. Ungern gestehe ich es. Meine Liebe zu meinem Großvater ließ nach. Und zugleich erkannte ich deutlich seine Schwäche. Er fürchtete sich vor seiner Tochter Seraphie. Nur meine Großtante Elisabeth blieb mir treu. Meine Verehrung für sie nahm denn auch noch zu. Soviel ich mich entsinne, bekämpfte sie meinen Hass gegen meinen Vater und schalt mich tüchtig aus, als ich ihn einmal im Gespräch mit ihr diesen Mann nannte. Meine Großtante Elisabeth besaß eine spanische Seele. Sie teilte mir diese Gefühlsweise in vollem Maße mit, daher alle meine lächerlichen Torheiten aus Zartgefühl und Seelengröße. Meine Großtante Elisabeth besaß eine ziemliche Verachtung für das fontanellische Wesen ihres Bruders, also meines Großvaters, zeigte sie aber nicht. Sie vergötterte meine Mutter, sprach aber von ihr nie gerührt wie er. Ich glaube, ich habe sie nie weinen gesehen. Sie hätte mir alles eher verziehen, als dass ich meinen Vater diesen Mann nannte. Eines Tages, als wir von meiner Mutter sprachen, sagte sie zu mir, diese hätte gar keine Zuneigung zu ihm gehabt. Dies Wort war für mich äußerst bedeutsam. War ich doch im Herzensgrunde noch immer eifersüchtig auf meinen Vater. Ich erzählte diese Äußerung Marion, die mich vollends beglückte, als sie mir erzählte, im Jahre 1780, als meine Mutter heiraten sollte, hätte sie einmal zu meinem Vater, der ihr den Hof machte, gesagt, »Lass mich zufrieden, hässlicher Kerl!« Ich sah damals nicht das Gemeine und Unwahrscheinliche dieses Wortes, ich erfasste nur den Sinn, der mich entzückte. Tyrannen sind oft ungeschickt, darüber habe ich im Leben vielleicht am meisten gelacht. Die größte Dummheit meiner Tyrannen bestand eben darin, dass mein Großvater sich die Brille aufsetzte und der ganzen Familie laut alle Zeitungen vorlas. Ich verlor keine Silbe davon. Und im Herzen machte ich mir Kommentare, die das genaue Gegenteil derer waren, die ich hörte. Seraphie war eine fanatische Frömmlerin. Mein Vater, der bei dieser Lektüre oft fehlte, ein ausgesprochener Aristokrat. Mein Großvater ein gemäßigter Aristokrat. Er hasste die Jakobiner, vor allem als schlecht gekleidete, ungebildete Leute. Meine Großtante Elisabeth verabscheute nur die Hinrichtungen. Die Titel dieser Zeitungen, von denen ich jedes Wort verschlang, lauteten Journal des Hommes Libres, ich sehe es noch vor mir, das Journal des Débats et des Décrets und das Journal des Défenseurs de la Patrie. Bisweilen war mein Großvater erkältet und ich musste dann vorlesen. Welche Ungeschicklichkeit von Seiten meiner Tyrannen. Das ist, wie wenn die Päpste eine Bibliothek gründen, statt alle Bücher zu verbrennen, wie der Kalif Omar. Diese Zeitungslektüre dauerte, glaube ich, noch ein Jahr über Robespierres Tod hinaus und nahm allmorgendlich 2 Stunden in Anspruch. Ich entsinne mich nicht eines einzigen Males, wo ich mit meinen Angehörigen gleicher Meinung war. Ich war so klug, den Mund zu halten. Und wenn ich einmal reden wollte, gebot man mir Schweigen, statt mich zu widerlegen. Heute erkenne ich, dass diese Lektüre ein Mittel gegen die furchtbare Langeweile war, in die meine Familie seit dem Tode meiner Mutter und dem Abbruch aller geselligen Beziehungen versunken war. Herr Durand kam nach wie vor 1 bis 2 Mal täglich ins Haus, ich glaube allerdings 2 Mal, und zwar aus folgendem Grunde. Ich hatte das unglaublich törichte Alter erreicht, wo man den Lateinschüler Verse machen lässt, um zu sehen, ob er poetische Begabung hat. Aus jener Zeit stammt meine Abscheu vor Versen. Um diese poetische Begabung bei mir zu entwickeln, brachte Herr Durand einen abscheulich fettigen und schmutzigen Duodez-Band mit. Hatte mich schon die Unsauberkeit der Ariost-Ausgabe von De Tressan abgeschreckt, obwohl ich Ariost vergötterte? So kann man sich die Wirkung des schwarzen Buches des Herrn Durand denken, der selbst ziemlich schlecht gekleidet war. In dem Buche stand das Gedicht eines Jesuiten über eine Fliege, die in einer Schüssel Milch ertrinkt. Der Witz dabei war der Gegensatz zwischen der weißen Milch und der schwarzen Fliege, dem süßen Trank, den sie sucht, und dem bittern Tode. Durand diktierte mir nun Verse, indem er die schmückenden Beiwörter fortließ. Der schmutzige Schmöker und die Geistlosigkeit dieser Arbeit ekelte mich dermaßen an, dass mein Großvater regelmäßig um 2 Uhr die Verse selbst gemacht hatte, während er mir anscheinend half. Um 7 Uhr abends kam Herr Durand wieder und machte mir den Unterschied zwischen meinen Versen und denen des Jesuitenpaters klar. Es bedarf durchaus des Wetteifers, um solche Albernheiten herunterzuwürgen. Mein Großvater erzählte mir von seinen Streichen auf der Schule und ich sehnte mich nach der Schule. Dort konnte ich doch wenigstens mit Altersgenossen sprechen. Bald sollte ich diese Freude haben. Es wurde eine Zentralschule eingerichtet und mein Großvater gehörte zum Organisationsausschuss. Er ließ Herrn Durand zum Lehrer ernennen. Von Neuem beteure ich, dass ich keinen Anspruch erhebe, die Dinge so zu schildern, wie sie sind, sondern nur, wie sie auf mich gewirkt haben. Da ich nach dem barbarischen System meines Vaters und Seraphis keinen gleichaltrigen Freund oder Gefährten hatte, so verteilte sich mein Mitteilungsbedürfnis wie folgt. Mein Großvater war mein ernster, ehrwürdiger Kamerad. Mein Freund aber, dem ich alles sagte, war sein Kammerdiener Lambert, ein sehr gewandter Bursche. Meine Anvertrauungen langweilten ihn zwar oft, und wenn ich ihm zu stark zusetzte, gab er mir eine kleine harte Kopfnuss, die meinem Alter entsprach. Ich liebte ihn dafür nur umso mehr. Seine Hauptaufgabe, die ihn sehr verdross, war aus Saint-Vincent bei Le Fontanil, dem Anwesen meines Großvaters, Pfirsiche zu holen. Nahe bei dieser Hütte, die ich herrlich fand, waren sehr gut angelegte Spaliere, die vorzügliche Pfirsiche trugen. Daneben waren Weingitter mit ausgezeichneten Trauben. Das alles beförderte Lambert in 2 Körben am Ende eines Stockes, den er über der Schulter trug. Der Weg bis Grenoble war 4 Stunden. Lambert war mit seinem Schicksal unzufrieden und suchte es zu verbessern, indem er Seidenraupen züchtete. Er hatte sich einen Maulbeerbaum erstanden und beim Abpflücken der Blätter fiel er herunter. Man brachte ihn auf einer Leiter ins Haus. Mein Großvater pflegte ihn wie einen Sohn. Aber er hatte eine Gehirnerschütterung und sah nichts mehr. Nach 3 Tagen war er tot. In seinem Delirium stieß er klägliche Rufe aus, die mir das Herz durchbohrten. Zum ersten Mal lernte ich den Schmerz kennen und dachte an den Tod. Der Verlust meiner Mutter hatte mich in einen Zustand des Wahnsinns versetzt, in den sich viel Liebe mischte. Mein Schmerz über Lamberts Tod war ein Schmerz, wie ich ihn zeitlebens empfunden habe, ein bewusster, herber Schmerz, ohne Tränen und Trost. Ich war tief bekümmert und fiel beinahe um, was Seraphie herb tadelte, wenn ich 10-mal am Tage in das Zimmer meines Freundes ging und sein schönes Gesicht anstarrte. Er lag im Sterben. Nie vergessen werde ich seine schönen, schwarzen Augenbrauen und sein kräftiges, gesundes Aussehen, das durch sein Fieber nur noch gesteigert wurde. Ich sah zu, wie er zur Ader gelassen wurde. Nach jedem Aderlass machte man das Experiment mit einem Licht, das man ihm vor die Augen hielt. Ich könnte noch 20 bis 30 Seiten mit den deutlichen Erinnerungen von diesem großen Schmerz anfüllen. Man nagelte seinen Sarg zu und trug ihn fort. Sunt lacrimae rerum. Die gleiche Seite meines Herzens wird von gewissen Stellen der Begleitung in Mozarts Don Juan berührt. 8 Tage nach seinem Tode geriet Seraphie in berechtigten Zorn, weil man ihr irgendeine Suppe in einem kleinen ausgebrochenen Steinguttopf brachte, ich sehe ihn noch, nach 40 Jahren, in dem Lamberts Blut bei dem Aderlass aufgefangen worden war. Ich brach plötzlich in Tränen aus und erstickte vor Schluchzen. Beim Tode meiner Mutter hatte ich nie weinen können. Erst nach Jahresfrist begann ich zu weinen. Ich weinte des Nachts allein in meinem Bette. Als Seraphie meine Tränen über Lambert sah, machte sie mir eine Szene. Ich ging in die Küche und murmelte halblaut, wie um mich zu rächen, die Niederträchtige, die Niederträchtige. Sein Bruder hatte ein kleines, sehr gewöhnliches Café in der Rue de Bonne bei der Kaserne. Ich fand damals, dass nichts so gewöhnlich war, wie dieser Bruder, zu dem Lambert manchmal mit mir ging. Denn wie ich gestehen muss, trotz meiner durchaus republikanischen Anschauungen, hatte ich von meinen Verwandten das aristokratische, zurückhaltende Wesen vollkommen geerbt. Dieser Fehler ist mir geblieben. Er hat mich noch vor nicht 10 Tagen gehindert, ein galantes Abenteuer wahrzunehmen. Ich verabscheue die gewöhnlichen Leute, wenn ich mit ihnen in Berührung komme, und habe doch zugleich den leidenschaftlichen Wunsch, dass sie unter dem Namen voll glücklich sind. Ich glaube auch, man kann ihnen dieses Glück nur verschaffen, wenn man ihnen Fragen über ein wichtiges Thema stellt, das heißt, wenn man das Volk seinen eigenen Abgeordneten wählen lässt. Meine Freunde oder angeblichen Freunde bezweifelten daher die Echtheit meiner liberalen Gesinnung. Alles Schmutzige widert mich an. Und in meinen Augen ist das Volk stets schmutzig. Eine Ausnahme bildet nur Rom. Da ist der Schmutz mit Wildheit umkleidet. Wer denkt heute noch an Lambert, außer meinem Freundesherzen? Ich gehe noch weiter. Wer denkt heute noch an Alexandrine, die im Januar 1815 vor 20 Jahren starb? Wer denkt an Mathilde, die 1825 starb? Gehören sie nicht mir, der ich sie mehr liebe als alle Menschen auf Erden? Mir, der 10-mal in der Woche und auf 2 Stunden hintereinander leidenschaftlich an sie denkt.